Wolf Schneider, Die großen Verlierer. Eine Autorenlesung aus dem Audiobuchverlag Freiburg. Verlierer sind wir fast alle. Die Erde, ist das nicht ein Planet der Enttäuschungen? Vom Pech werden wir verfolgt, vom Schicksal gebeutelt, vom Lottoglück gemieden, von Mitmenschen übers Ohr gehauen. Wir scheitern, wir blamieren uns. Im Rattenrennen aller gegen alle ist es unser Los, dass wir unter ferner Liefen laufen. Während die Spezies Mensch als einsamer Sieger durch die Evolution stolziert, widerfährt dem einzelnen Erdbewohner nichts wahrscheinlicher als das Misslingen. Natürlich Sieger gibt es auch, aber ihr Anteil an der Gesellschaft der Menschen, von jeher gering, ist im letzten Jahrhundert dramatisch geschrumpft. Zwar kennen wir ihn noch, den Zweikampf, bei dem auf einen Sieger nur ein Verlierer trifft, beim Boxen, im Schach, in Wimbledon, bei der Kanzler- oder Präsidentenwahl. Da lässt sich von einer halbwegs ausgewogenen Weltordnung sprechen. Dass aber nur zwei sich Triumph und Schande teilen, ist längst zur Ausnahme geworden. Heute produziert ein Sieg meist viele Niederlagen. Das ist einerseits ein bloßes Rechenexempel. Den drei Medaillen für die Besten im 100-Meter-Lauf rennen heute 50 mal so viele Olympiakämpfer nach wie 1896. Aber drei Medaillen sind es geblieben. Ein Land mag heute 5-mal so viele Einwohner haben wie im 19. Jahrhundert und 100-mal so viele Bürger, die gut genug ausgebildet wären, es zu regieren. Aber 5 Ministerpräsidenten oder gar 100 leistet das Land sich nicht. Andererseits und viel gravierender, vervielfacht hat sich der Anteil derer, die darunter leiden, dass sie keine Sieger sind. Seit nämlich die Konkurrenz das Arbeitsleben, unser Denken, unser Wollen beherrscht, ja seit sie als das Lebenselixier einer besseren Weltordnung gepriesen wird. Bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts galt es den meisten als der unabänderliche, oft als der göttliche Gang der Dinge, arm zu sein, Knecht zu sein und es zu bleiben. Nicht als Verlierer sahen sich die Armen an, sondern als Teil einer völlig natürlichen Einrichtung der irdischen Verhältnisse. Für uns aber ist der Wettlauf nach Geld, Macht, Ruhm, Ehre und Medaille zum Massensport geworden. Notgedrungen mit einer schlimmen Mehrheit an Abgeschlagenen und schlecht Weggekommenen, die mit dem Schicksal hadern oder sich für Versager halten. Ob sie nun an ihrer Stadt den verhassten Kollegen geehrt oder befördert sehen, ob sie als einst fröhliche Unternehmensgründer dem Bankrott entgegenstolpern, oder ob sie als wegrationalisierter Kostenfaktor arbeitslos nach Hause schleichen. Bei all dem ist uns auch noch ein klassischer Trost aus der Hand geschlagen worden, dass nämlich die Schuld am Scheitern bei einer unbegreiflichen Weltordnung, bei einer verrotteten Gesellschaft liege. Chancengleichheit hören wir ja predigen. Alle Türen stehen dir offen, wenn du nur ein Könner bist und ernstlich nach oben willst. Daraus folgen Unterlegenheitsgefühle, wie es sie einst kaum gab, und Selbstvorwürfe, die sich zuvor kein armer Teufel hatte machen müssen. Dieses Hörbuch handelt von denen, die eine Chance sahen und entschlossen nach ihr griffen, die siegen wollten und mit etwas mehr Glück auch hätten siegen können, aber die Mitwelt demütigte sie oder an einem Stärkeren zerschellten sie oder das Schicksal prügelte sie oder an einem überzogenen Anspruch sind sie zerbrochen. Von solchen Verlierern also handelt das Hörbuch, die auf besonders tragische, besonders dramatische, besonders blamable Art gescheitert sind. Da wird auf manchem Berühmten ein neuer Lichtstrahl fallen und manchem kaum Bekannten, den das Pech schneller ereilte als der Ruhm, wird ein bisschen Gerechtigkeit geschehen. Imposante Verlierer hat es gegeben, die sich aufbäumten bis zum letzten Atemzug. Schlechte Verlierer, die mit Zähnen und Klauen hoffnungslos gegen ihr Unglück anarbeiteten. Gute Verlierer auch. Solche, die nicht verzweifelten. Denn verloren haben sie meist, weil sie ihren Ehrgeiz nicht so weit getrieben hatten, sich bei den Mächtigen einzuschleimen und ihren Konkurrenten in den Bauch zu treten. Wie aber steht es mit Napoleon, der auf St. Helena eines elenden Todes starb? Mit Bismarck, der sich von einem kaiserlichen Schnösel aus dem Amt verscheuchen lassen musste? Sie endeten als Verlierer. Doch von ihnen und ihresgleichen wird hier nicht die Rede sein. Zu lange standen sie ganz oben auf der Siegertreppe, als dass es plausibel wäre, sie als Beispiele für Fehlschlag und Fiasko in Anspruch zu nehmen. Von den meisten Verlierern auf Erden wissen wir nichts, außer dass sie dazugehören. Wer sind sie alle, die sich klaglos Fügenden, die auch dann mit sich und dem Leben zufrieden sind, wenn sie die üblichen Nackenschläge erlitten haben? Wo leben sie, die vielen, die gar nicht wissen, was sie verpassen? Mit Sicherheit schlummern ja in der dritten Welt unzählige Talente, denen jede Chance zur Entfaltung fehlt. Kleine Mozarts beispielsweise, die nie komponieren, weil sie nicht als Sohn eines Kapellmeisters in Salzburg, sondern als Kind eines chinesischen Reisbauern zur Welt gekommen sind. Da sind auch die Unzähligen, die ihre Misserfolge von vornherein im Verborgenen erleiden. Die verschmähten Liebhaber zum Beispiel. Die Mauerblümchen, die ihr Leben lang vergeblich auf den warten, den sie verwöhnen möchten. Die glänzend ausgebildeten Opernsänger, die nach Bayreuth oder Mailand lechzen, aber nur im Chor des Staatstheaters Darmstadt singen dürfen oder sich auf dem Jungfernstieg die Kehle ruinieren. Die emsigen Schriftsteller, die nie einen Verleger finden, der sie endlich entdeckt. Die Unzähligen, die von strahlenderen Partnern, gelungeneren Kindern, schickeren Autos träumen oder davon, ein Star zu werden, Chef zu werden oder wenigstens Oberbuchhalter. Und da ist schließlich die Milliardenschar der Kollektiverniedrigten, der Unterdrückten und Geschundenen, der Indianer, schwarzen Aborigines, der Hungerleider, Krüppel, Parias dieser Erde, der geprügelten Frauen, der verfolgten Minderheiten, der von Despoten schikanierten. Sie, die mühseligen und Beladenen, die Jesus zu erquicken versprach. Sie hätten ein eigenes Buch verdient, ein anderes aber, und ein schrecklich bitteres. Denn Erquickung findet selten statt. Von dieser Masse anonymen Leidens heben sich die großen Verlierer vor allem dadurch ab, dass wir sie kennen. Sympathischer sein müssen sie uns deshalb nicht. Wenn sie wütende, verbissene Verlierer sind, haben sie mit den Siegern gemein, dass wir sie privat meistens unausstehlich finden. Angenehmer sind uns solche, die sich gar nicht erst abstrampeln, um an die Spitze zu gelangen. Gute Verlierer aber sind vielleicht die nettesten Menschen überhaupt. Sie lächeln. Sieger grinsen. Wie sagte einst der jüngere Cato nach Cäsars Triumph? Die siegreiche Sache hat den Göttern gefallen, die besiegte aber dem Cato. Solcher schönen Unbefangenheit des Urteils sollten wir nacheifern. Dieses Hörbuch versteht sich als ein Beitrag dazu. In den großen Verlierern erkennen wir uns wieder. Sie teilen mit uns das häufigste Schicksal auf Erden. Doch sie haben es zur Tragödie erhöht. Che Guevara, der blutige Heiland der Regenwälder. Durch seinen verträumten Blick zwischen Bart und Barett fühlen sich Schwärmer in aller Welt an Jesus erinnert. Als Poster hing und hängt sein Nazarenerhaupt an mehr Wänden in allen Winkeln der Erde als je ein Foto der Geschichte. Er war ein selbstgefälliger Schönling mit sanfter Stimme und kastanienbraunen Locken. Ein Frauenheld, ein Revolverheld, ein Henker. Er war ein Tagträumer, der sich einbildete, mit ein paar Dutzend Guerilleros könnte er ganz Afrika und als das nichts wurde, das ganze Südamerika erobern. Jean-Paul Sartre nannte ihn den vollkommensten Menschen unserer Zeit. Kein anderer hat eine so ungeheure Willenskraft an eine so gründlich verlorene Sache gewendet. Kein anderer hat mit so viel Grausamkeit so viel Sympathie gewonnen. In Argentinien war Che Guevara aufgewachsen, Sohn eines schlecht verdienenden, hochgebildeten, linksliberalen Architekten, der spanische Politiker bewirtete, die vor Franco geflohen waren. Für den 10-Jährigen ein prägendes Erlebnis. In Buenos Aires studierte Guevara Medizin. Mit dem Diplom in der Tasche beschloss er, 24 Jahre alt, seiner bürgerlichen Existenz und seiner Verlobten zu entfliehen. Nachdem er Paris und die Osterinsel als Ziele erwogen und verworfen hatte, trampte er 3 Jahre lang durch das spanische Amerika hinauf bis nach Mexiko. Seinen Unterhalt verdiente sich Guevara als Hilfsarzt, Kellner, Hafenarbeiter, Pferdepfleger und Straßenfotograf. Er sah das Leiden der Bauern und der Minenarbeiter und lernte die Yankees hassen, zumal als er 1954 in Guatemala Zeuge war, wie die linke Reformregierung des Präsidenten Arbenz mit Unterstützung der CIA durch eine Militärjunta gestürzt wurde. 1955 hatte Guevara in Mexiko die Begegnung, die sein Schicksal entschied. Er traf auf den 1 Jahr älteren kubanischen Rechtsanwalt Fidel Castro, der Guerilleros suchte, um auf der Insel Kuba den Diktator Batista zu stürzen. Auf einem Schießplatz absolvierte Guevara ein Guerilla-Training und am 2. Dezember 1956 war es soweit. Nach abenteuerlicher Überfahrt landeten Castro, Guevara und 80 weitere selbsternannte Befreiungskämpfer auf der Insel der 6 Millionen Kubaner. Die Soldaten des Diktators entdeckten sie rasch und rieben sie binnen weniger Tage auf. Das Erstaunliche und in seiner Art Bewundernswerte war nur, dass Castro und Guevara nicht aufgaben, sondern mit ihrem wiedervereinigten Revolutionsheer von 18 Mann ins Gebirge flohen und mit einem 2-jährigen Kleinkrieg gegen Batista begannen. Castro verstand es, versprengte Oppositionsgrüppchen um sich zu sammeln, das Vertrauen der ausgebeuteten Bauern zu gewinnen und unter ihren Söhnen Nachwuchs zu rekrutieren. Den langsam anwachsenden Haufen unterwarfen er und Guevara einer eisernen Disziplin. Wer in den Verdacht geriet, ein Abweichler, gar ein Denunziant zu sein oder das Desertieren zu planen, wurde erschossen, meist auf Weisung Guevaras oder von ihm selbst. Als er im Januar 1957 die erste dieser Hinrichtungen durch Kopfschuss eigenhändig vollzogen hatte, galt er als starker Mann, El Comandante nannten sie ihn. In der Revolution ist alles erlaubt, hieß ein Standardspruch. Einigkeit, was der Umsturz bewirken sollte, bestand nur in dem Punkt: Batista verjagen, selber herrschen. Wie und mit welchem Ziel das Volk befreit werden sollte, das war kaum ein Thema unter den zusammengewürfelten Kämpfern, doch kommunistische Vorstellungen dominierten in der Führungsspitze. Am 1. Januar 1959 war es geschafft. Batista floh aus Kuba und 3 Tage später zogen die Guerilleros unter Castro in Havanna ein. Guevara, populärster Held des Bürgerkriegs und 2. Mann im neuen Staat, betätigte sich als Scharfrichter beim Vollzug der mindestens 200 Todesurteile, die die Revolutionstribunale unter enthusiastischem Beifall gegen die Schergen Batistas verhängten. Racheengel der Revolution, nannte das Volk ihn dafür. Castro erklärte ihn den Argentinier in Würdigung seiner Verdienste zum geborenen Kubaner. Im Hauptberuf aber wurde Guevara, wie das mit Ärzten und Henkern beim Umsturz so ist, Präsident der kubanischen Nationalbank und später Industrieminister. Um seine Verachtung für alles Geld zu demonstrieren, unterzeichnete er die neuen Banknoten nur mit Che. Besucher empfing er in löchrigen Socken. Bankpräsident und Racheengel. Das waren die Positionen, von denen aus er rücksichtslos die Planwirtschaft und die straffe Zentralisierung durchsetzen konnte, mit dem Ziel, den neuen Menschen für eine ideale Welt zu schaffen. Den schuf er nicht, aber mit der Wirtschaft ging es schnell bergab. Einerseits blieb Guevara, der Kriegsheld, populär, weil er spartanisch lebte und eine Schau daraus machte, auf alle Privilegien seines Amtes zu verzichten, während die Welt schon auf ihn blickte. Ja, eigenhändig half er auch bei der Ernte auf den Zuckerrohrplantagen mit nackter Brust und zufällig anwesenden Fotografen. Die New York Times sah in ihm den Typ des jungen, dynamischen Unternehmers. Aber zugleich verlangte Guevara von allen Kubanern freiwillige Arbeit sonntags und nach Feierabend. Er kontrollierte auch selber auf den Baustellen, auf den Feldern, in den Büros den Stand der Freiwilligkeit. Er arbeitete wie ein Besessener und bestellte Untergebene nicht selten für 3 Uhr morgens zum Rapport. Zu diplomatischen Empfängen erschien er gern nach Mitternacht mit Baskenmütze, weit offenem Hemd und einem Tross von Leibwächtern und hübschen Mädchen. Und dafür liebten die Leute ihn wieder. Als Kennedy 1962 die Sowjetunion zum Abzug ihrer Atomraketen aus Kuba gezwungen hatte, äußerte Guevara im Interview mit einem englischen Journalisten seinen Unmut, dass die Kontrolle über die Vernichtungswaffen in Moskau gelegen habe. Kuba nämlich hätte sie abgeschossen. Und das Volk wäre glücklich gewesen, selbst wenn es dabei ausgerottet worden wäre. Nach 4 Jahren an der Macht 1964 räumte Guevara einer englischen Zeitschrift gegenüber ein, er habe die Industrialisierung Kubas zu rasch vorangetrieben und die Bedürfnisse des Volkes dabei ignoriert. Doch zugleich bekräftigte er seinen großen Plan, das Geld abzuschaffen und allein auf den moralischen Antrieb als Motor von Wirtschaft und Gesellschaft zu vertrauen. Nach 6 Jahren, 1965, überraschend spät, wenn man sein Leben davor und danach betrachtet, 1965 also war Che Guevara der Sesshaftigkeit und der bürokratischen Zwänge überdrüssig und warf seine Ämter hin. Angeödet wohl auch vom wachsenden Einfluss der von Castro ins Land geholten sowjetischen Berater. Nun wieder unstet wie einst, todesmutig, vielleicht todessüchtig, dem Scheitern geweiht und dem Weltruhm entgegen. An seine Eltern schrieb Guevara, er müsse wieder losziehen mit den Rippen des Rosinante zwischen meinen Fersen, des mageren Kleppers also, auf dem Don Quixote die Windmühlen attackiert. Frei von solcher Selbstironie verabschiedete er sich von Castro mit dem Hinweis, es seien nun die revolutionären Bewegungen in anderen Ländern, die nach ihm riefen. Kubas Revolution exportieren, die Yankees in die Knie zwingen. So zog Che Guevara zu seinen beiden letzten Kriegszügen aus, in den Kongo und nach Bolivien. Zuerst also Afrika befreien. Im April 1965 überquerte Guevara mit 14 kubanischen Guerilleros den Tanganyika-See von Tansania zum Kongo, um dort eine Volksbefreiungsarmee im Kampf gegen die dem Westen hörige Regierung zu unterstützen. Castro schickte Nachschub, bis sich 105 Kubaner mit einigen tausend Kongolesen zusammentun konnten. Aber beim Angriff auf ein Kraftwerk schlug sich ein Drittel der Einheimischen noch vor dem ersten Schuss in die Büsche und von den anderen schossen die meisten gar nicht oder in die Luft. Guevara schäumte über solchen Mangel an Disziplin und Opferbereitschaft und im Oktober schrieb er an Castro, wir können nicht auf eigene Faust ein Land befreien, das nicht kämpfen will. Im November 1965 befahl er den Rückzug seiner demoralisierten Truppe über den See nach Tansania. Er selbst, niedergeschlagen und ausgezehrt, flog von Dar es Salaam zu einem Erholungsurlaub in die Tschechoslowakei. Nun sollte man denken, zwei Revolutionen, eine erfolgreich, die andere elend gescheitert, bevor sie richtig begann, das wäre genug für einen 38-Jährigen. Aber er liebte den Geschmack der Angst, wie er im Tagebuch notierte, gewiss auch die Machtlust dessen, der Tod verbreiten kann. Und obendrein dachte er wohl wirklich so, wie er es gern verkündete. Wenn irgendwo auf der Welt Unrecht geschieht, dann muss man leiden mit den Geknechteten, zu ihnen gehen und für sie kämpfen. Zum Beispiel in Bolivien, wo seit 1965 kubanische Agenten zusammen mit den einheimischen Kommunisten eine Befreiungsbewegung ins Leben rufen wollten. Bolivien, warum nicht? Auch von dort aus konnte man Südamerika aufrollen, wie es vom Kongo aus mit Afrika misslungen war. Im November 1966 steigt Guevara in der Hauptstadt La Paz aus dem Flugzeug, unter falschem Namen, mit zwei falschen Pässen, ein Geschäftsmann aus Uruguay, bartlos mit Halbglatze. Während die westlichen Geheimdienste noch rätseln, wo dieser Guevara diesmal im Trüben fischen mag. In einem geheimen Lager im tropischen Dschungel am Osthang der Anden sammelt er seine Befreiungsarmee von 56 Mann und trifft dort auf bolivianische Kommunisten. Als er aber gegenüber deren Führer den Anspruch auf das alleinige Kommando erhebt, zieht der mit seinen Männern ab. Guevara bleibt zurück mit mehr Handfeuerwaffen und mehr US-Dollars, als seine Truppe verwenden kann. Im Camp besucht ihn der linksradikale französische Philosoph Régis Debray. Der beschreibt den Kommandanten als unsympathisch und bewundernswert, Übermensch und Unmensch in einem, von seinen Männern getrennt durch eine Mauer aus Schweigen und Angst. Die Guerillatruppe bricht auf mit Guevaras Weisung, eine kalte, wirksame Tötungsmaschine zu sein. Sie hat keine Verbündeten, nicht einmal einen landeskundigen Führer. Sie ist chancenlos vom ersten Tage an. Die indianischen Kleinbauern und Landarbeiter, die Guevara gegen ihre Grundherren aufwiegeln will, schweigen wie die Steine. Ja, sie haben Angst vor den ungebetenen Ausländern, die mit Pistolen fuchteln und noch dazu offenbar verrückt sind, denn wer ihnen ein Schwein verkauft, bekommt mehr Dollar aufgedrängt, als er dafür haben will. Als die Fremden auch noch 11 Regierungssoldaten in einen Hinterhalt gelockt und umgebracht haben, kommt die Angst vor schrecklicher Vergeltung hinzu und so bemühen sich die Indios, sich als treue Diener des Staates zu erweisen, indem sie zur nächsten Polizeistation laufen, um über die Bewegungen der Kubaner zu berichten. Unterdessen werden 650 bolivianische Soldaten von amerikanischen Marines mit Vietnam-Erfahrung zu Rangern ausgebildet Und die Regierung setzt Autos und Motorräder als Kopfprämien für Guevaras Leiche aus. Mit den Tipps der Indios versehen, ziehen die Soldaten das Netz um die Kubaner langsam enger zusammen. Kann es denn sein, dass Che Guevara immer noch an einen Sieg geglaubt hat? Geprägt von dem Kuba-Erlebnis, dass ein ähnlich verlorener Haufen schließlich triumphierte? Oder ist er sich über die Aussichtslosigkeit im Klaren, weil die Einheimischen, anders als auf Kuba, durchaus nicht befreit werden wollen? Wie lange mag er noch seinem Schlachtruf treu geblieben sein? Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Oder leidet Guevara bereits an Realitätsverlust? Kann er nur noch träumen von seinem Utopia, seinem Sonnenstaat, seiner Insel Felsenburg? Will er lieber sterben, als zugeben, dass er verloren hat? Das Scheitern und das Sterben haben ja für manche Menschen einen eigentümlichen Reiz. T.E. Lawrence hat im Ersten Weltkrieg am arabischen Lagerfeuer darüber fabuliert. Eben das Misslingen sei die dem Menschen von Gott gewährte Freiheit und das Sterben die beste seiner Taten. Ich will nicht nur deshalb leben, hatte der junge Che ins Tagebuch geschrieben, weil es eine Angewohnheit ist, die man nicht los wird. 11 Monate lang halten sich seine Guerilleros im Dschungel. Ratlos und ziemlich sinnlos ziehen sie hin und her, fluchend, zerstochen, verdreckt, mit zerfetzten Kleidern, von Durchfall und Erbrechen heimgesucht und noch dazu von Guevara gepiesackt, mit barbarischen Strafen für laxe Disziplin und Sprüchen über die Unausweichlichkeit des Sieges. Und Che richtet aus dem Urwald eine Botschaft an die Völker der Welt, die sein Vermächtnis sein soll über seinen Tod hinaus. Totaler Krieg gegen Amerika, 2, 3, viele Vietnams. Hass, Blut und Tod ins Haus des Feindes tragen. 4 seiner Männer setzen sich ab. 46 werden nach und nach von den Kugeln unsichtbarer Soldaten niedergestreckt. Sie sind noch 6, als auch dem Kommandante die Stunde schlägt. Am 8. Oktober 1967 gerät er bei dem Dorf La Higuera in einen Hinterhalt. Dem Soldaten, der den Karabiner auf ihn richtet, ruft er zu: Schieß nicht! Ich bin Che Guevara! Ich bin Leben mehr wert als Tod! Daraus könnte man folgern, er hätte um sein Leben gebettelt. Aber vermutlich gab er sich einer letzten Hoffnung hin, der auf ein großes Tribunal, vor dem er den Völkern der Welt die Wahrheit über den amerikanischen Imperialismus und Kubas neuen Menschen hätte verkünden können. Ein Gewehr, eine Pistole und mehrere Messer hat der Kommandante bei sich, dazu 2 Tabakspfeifen, 2 Rolex-Uhren und immer noch $15.000. Haare und Bart haben einen verfilzten Kranz gebildet, an den Füßen trägt er selbstgenähte Mokassins aus Ziegenfell. Die Regierungssoldaten setzen ihn gefesselt auf eine Bank in einem Klassenzimmer der Dorfschule. 16 Stunden hat er noch zu leben. Eine junge Lehrerin kann sich zu ihm schleichen und im Licht einer Kerze plaudert er und flirtet er mit ihr. Unterbrochen von vermehrten Anfällen des Asthmas, das ihn sein Leben lang geplagt hat. Die bolivianische Regierung, in engem Kontakt mit dem amerikanischen Gesandten und der CIA, schreckt eben das, worauf Guevara hofft, die große Bühne eines Gerichtsverfahrens. Außerdem ist die Todesstrafe in Bolivien abgeschafft. Also muss Che heimlich hingerichtet werden, während man der Welt versichert, er sei seinen im Kampf erlittenen Verletzungen erlegen. Befehl nach La Higuera: erschießen! Mehrere Soldaten weigern sich. Wer es wirklich getan hat, ist umstritten. Vermutlich ein Betrunkener, der ihm 9 Kugeln in den Leib jagt. Soldaten balgen sich um sein blutiges Hemd als Souvenir. Eine Frau schneidet ihm eine Locke ab und verwahrt sie als Reliquie. Ein Militärhubschrauber fliegt die Leiche ins Städtchen Valle Grande. In der Waschküche des Krankenhauses wird der von Schmutz und Blut verkrustete Körper gewaschen und für die Presse hergerichtet. Denn am 11. Oktober fliegt die bolivianische Regierung internationale Journalisten ein, damit sie den Tod des berühmtesten Störenfrieds auf Erden bestätigen können. Sie sehen einen schönen Leichnam mit irritierend offenen Augen. Die Fotos davon wecken in aller Welt Erinnerungen an klassische Gemälde von der Kreuzabnahme. Die Militärs aber wollen auch noch wissenschaftliche Beweise, dass der tote Che Guevara ist. Bei der toten Maske wird gepfuscht. Das Wachs ist zu heiß und zerstört sein Gesicht. Da sägen ihm die Ärzte die Hände ab und schicken sie nach Argentinien, weil dort seine Fingerabdrücke gespeichert sind. Wohin aber mit der restlichen Leiche? Sie zu verbrennen misslingt, schließlich wird sie an geheimem Ort verscharrt. Die Hoffnung, Che Guevara sei nun wirklich tot. Ein Wunsch, den viele westliche Regierungen ebenso hegten wie die Diktatoren der Dritten Welt. Diese Hoffnung wurde rasch enttäuscht. Der tote Che wurde noch populärer, als der Lebende es je gewesen war. Mehrere Hollywood-Schauspieler hörten auf, sich zu rasieren, in der Hoffnung auf die große Rolle. Sein Bild prangte alsbald auf T-Shirts, Baseballmützen, Schlüsselanhängern, Swatch-Uhren und Kaffeebechern. Für Uhren und Biersorten musste sein Name herhalten. Die revoltierenden Studenten von 1968 machten ihn zur Galionsfigur. Peter Weiß fragte selbstquälerisch im schwedischen Exil: Sind wir mitschuldig an diesem Tod? Sind wir die Verräter? Und Wolf Biermann reimte schlecht und recht: Der rote Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, so führt dein Bild uns zur Attacke. 1969 wurde Guevaras Leben verfilmt mit Omar Sharif in der Titelrolle und Biografien über ihn sind im Dutzend erschienen, kaum eine weniger als 700 Seiten lang. An der Universität von Buenos Aires wurde 1997 ein Lehrstuhl für Che Guevara-Kunde eingerichtet. Die Vorlesungen waren sogleich überfüllt. Im selben Jahr fanden kubanische und argentinische Experten auf einer stillgelegten Piste des Flugplatzes von Valle Grande Che Guevaras Skelett. Sensation! Auch die deutschen Zeitungen waren voll davon. Das bolivianische Städtchen hoffte begeistert auf Touristen. Ein Mausoleum wollte es dem weltberühmten Leichnam errichten. Aber Kuba forderte ihn zurück und der Tempel steht in Santa Clara, jener kubanischen Stadt, in der Che Guevara 1958 den entscheidenden Sieg über den Diktator Batista erfochten hatte. Was hat den Weltruhm, was hat die bis heute ungebrochene Popularität eines Mannes begründet, dessen Wirken ein einziges Desaster war? Eines arroganten, überspannten Selbstdarstellers, der brutal den Tod gab und vor der Wirklichkeit völlig versagte? Dass Fidel Castro seit 1967 unablässig daran arbeitet, Che Guevara zur Leitfigur aller noch erhofften Revolutionen zu machen, das kann nur den kleinsten Beitrag dazu geleistet haben. Für die revoltierenden Studenten von 1968 aber lag der Fall klar. Sie hatten ihr Idol gefunden, ihren Märtyrer. Ein Einzelner hatte es gewagt, dem Kapitalismus, dem Imperialismus in aller Welt die Stirn zu bieten. Das, wovon sie nur redeten, hatte er getan. Ihn konnte man bewundern und gleichsam beneiden. Indem aber dieser Held mit dem Heiligenschein schließlich doch gescheitert war, durfte man sich, indem man ihn verehrte, zugleich des Handelns enthoben fühlen. Er hatte ja bewiesen, dass jeder, der für diese Welt zu gut ist, von der Welt erschlagen wird. Alle aber, die noch heute von Che Guevara reden, haben Teil an einer uralten Prägung unseres Gemüts, dass es gerade das Scheitern ist und der frühe Tod, was den Helden ausmacht. Leonidas fiel in hoffnungslosen Kampf gegen die Perser. Friedrich Barbarossa ertrank beim Kreuzzug. Die homerischen Heroen gehen kämpfend unter. Die Edda ist ein Lehrbuch vom mannhaften Sterben. Indem Che Guevara todesmutig war, dieser schöne Mann mit dem Jesusblick, tollkühn, leidensbereit, zielstrebig bis zur völligen Verblendung, konsequent bis zur Selbstvernichtung, dabei auch noch bescheiden, unbestechlich, ein Robin Hood im selbstlosen Kampf für die Entrechteten. Mit all dem ist er der provokante, bewunderte, verabscheute Gegenpol geworden zu den Bausparern, Kassenpatienten, saturierten Bürgern der westlichen Welt. Die meisten von denen freuen sich, dass sie nicht sind wie dieser da. Viele registrieren mit Genugtuung, dass selbst ein Heiland der Regenwälder den Marxismus nicht lebendig machen konnte. Aber einige streift vielleicht ein Hauch von Neid auf einen so fantastischen Lebensentwurf. Gescheitert ist Che Guevara total, doch blamiert hat er sich nicht. Und aus dem Verlierer im Leben ist ein Sieger im Tod geworden. Ein irisierender Extremfall der Gattung Mensch. Unter allen Märtyrern, von denen wir wissen, der einzige mit Sexappeal. Eine unwiederholbare Mischung aus Jesus, Lenin, Tarzan und dem schönen Stummfilmstar Rudolf Valentino. Gorbatschow, wie er Völker befreite und ein Imperium verlor. Dass ein Mitglied des sowjetischen Politbüros lächeln konnte und noch dazu zwei Stufen auf einmal nahm, das erregte Aufsehen in London und der ganzen westlichen Welt. Damals, im November 1984, als Michail Gorbatschow die britische Premierministerin Margaret Thatcher besuchte. Und das Grab von Marx in London besuchte er nicht. Und dieser Gorbatschow wird am 11. März 1985, 9 Tage nach seinem 54. Geburtstag, von den versteinerten, im Durchschnitt 20 Jahre älteren Mitgliedern des Politbüros zum Generalsekretär der KPdSU berufen, zum Nachfolger von Lenin und Stalin, Chruschtschow und Brezhnev und den gebrechlichen Nachzüglern Andropow und Tschernjenko, zum Herrn also über eine 250 Milliarden Sowjetbürger, über 20.000 Atomraketen und über das größte Reich auf Erden. Und binnen 6 Jahren wird er es zerfallen sehen. Was da eigentlich geschah und warum sein Bild in der Geschichte schwankt und schillert wie das kaum eines anderen Menschen zwischen Sieger, Visionär, Befreier und Versager, Zerstörer, reiner Tor? Das lohnt sich nachzuzeichnen. Es ist eine klassische Studie zum Thema, wie ein Mensch von der Siegertribüne unvermittelt und unbesiegt auf die Verliererstraße rutschen kann. Es ist A Study in Losing. Geboren 1931 als Bauernsohn in einem Dorf bei Stavropol am Nordhang des Kaukasus, der eine Großvater für ein Jahr ins Gefängnis geworfen, der andere nach Sibirien verbannt, weil sie Stalins mörderischer Zwangskollektivierung im Wege waren. Mehrere Hungertote gab es auch in der Familie, das waren die prägenden Kindheitserinnerungen des Michail Gorbatschow. Nach Kriegsende, mit 15, wurde er Maschinist in einer Traktorenstation und da er für seinen Fleiß den Rotbannerorden bekam, durfte er 1950 nach Moskau übersiedeln und dort Jura studieren. Mit dem Diplom in der Tasche kehrte er nach Stavropol zurück, wurde Funktionär im kommunistischen Jugendverband, 1966 Parteichef der Stadt und 1970 der ganzen Provinz. Dort war der Chef des KGB, Juri Andropow, mehrfach sein Gast, wenn er zur Erholung in den Kaukasus reiste. Andropow sorgte 1978 dafür, dass Gorbatschow zum Sekretär für Landwirtschaft im Zentralkomitee der KPdSU aufstieg und 2 Jahre später ins Politbüro. 1982 trat Andropow die Nachfolge Brezhnevs an und starb 15 Monate später. Sein Nachfolger Tschernjenko musste schon nach 13 Monaten begraben werden. Die Zeit schien reif für einen Jüngeren. Und der verblüffte sehr bald seine Völker und alle Zeitungsleser auf Erden. Zwar verkündete er unverzüglich seine unerschütterliche Treue zum bolschewistischen Prinzip und forderte strenge Arbeits-, Partei- und Staatsdisziplin. Aber zugleich rief er zu neuem Denken auf, versprach alsbald Glasnost, also Transparenz, eine vorsichtige Annäherung an westliche Meinungsfreiheit, und proklamierte sogar Perestroika, die Umgestaltung von Staat, Partei und Wirtschaft. Wie und bis zu welchem Grade da umgestaltet werden sollte, das blieb freilich unklar und umstritten bis zuletzt. Die Wirtschaft fand Gorbatschow ja als einen Trümmerhaufen vor. Und da gleichzeitig Präsident Ronald Reagan, triumphal im Amt bestätigt, sein Projekt eines weltraumgestützten Raketenabwehrsystems vorantrieb, sah Gorbatschow ein, den Rüstungswettlauf mit Amerika konnte die Sowjetunion nur verlieren. 100 Milliarden Rubel wurden alljährlich für die wahnwitzige Militarisierung ausgegeben und dabei fehlten den Sowjetmenschen oft die einfachsten Dinge, schrieb Gorbatschow im Rückblick. Heute Waschpulver, morgen Zahnpasta, Wohnungen immer. Also blieb ihm nichts, als auf Entspannung zu setzen und den Kalten Krieg verloren zu geben. Dass dies weniger aus Friedfertigkeit geschah, als vielmehr aus nackter Not, machte sich der Westen erst viel später klar. Bei diesem Kurs war dem neuen Parteichef nicht zuletzt Andrei Gromyko im Wege, seit 18 Jahren Außenminister unter 5 Generalsekretären, der ewig sauertöpfisch dreinschauende Isegrim der Weltrevolution. Also ab mit ihm ins bloß dekorative Amt des Staatsoberhaupts. Unruhe breitete sich in den Parteikadern aus. Das Volk setzte sich sogar zur Wehr gegen die Ohrfeige, die der Neue ihm gleich 1985 versetzte. Eine Kampagne zur Überwindung der Trunksucht, rief er aus, um die darniederliegende Arbeitsdisziplin, die schleppende Produktivität zu erhöhen. Abgestützt durch eine drastische Preiserhöhung für des kleinen Mannes Lebenselixier, den Wodka, das Wässerchen. Empörung, Schwarzbrennerei, Tausende von Toten durch Panschen in der Waschküche. Gorbatschow musste widerrufen. Während seine Popularität im Westen wuchs und wuchs, hatte er sie im Osten schon verspielt. Ausgewiesene Dissidenten ließ Gorbatschow wieder ins Land. Der Nobelpreisträger und Regimekritiker Andrei Sacharow durfte aus 7-jähriger Verbannung nach Moskau zurückkehren. Doch dann wieder Tschernobyl. Das Block 4 des Leichtwasser-Graphit-Reaktors dieses Atomkraftwerks in der Ukraine am 26. April 1986 explodierte, dafür konnte Gorbatschow nichts. Wohl aber für die Informationspolitik, die er daraufhin einschlug, verschweigen, verharmlosen, beschönigen nach alter Sowjetmanier, mindestens um die Feiern zum 1. Mai nicht zu belasten und erst nach 3 Wochen die volle Wahrheit. Zur Zentralfigur der Weltpolitik und zum absoluten Liebling des Westens stieg Michail Gorbatschow in seinen 3 großen Jahren auf, 1987 bis 1989. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time rief ihn für 1987 zum Mann des Jahres aus. Mit Reagan hatte er sich auf die Verschrottung von 2700 Mittelstrecken-Atomraketen geeinigt. Ein, wenn auch kleiner, Schritt in Richtung Abrüstung, wie nach 1945 noch keiner getan worden war. In der Sowjetunion ließ Gorbatschow Presseberichte über Versorgungsmängel und Verbrechen zu. In der Wirtschaft versuchte er, die Selbstverantwortung zu fördern und Schlamperei und Korruption zu beseitigen. Kleine Privatbetriebe durften eröffnet werden. Das war nicht viel und bewirkte noch weniger, aber ein Generalangriff war es durchaus. Auf die Vorrechte und Besitzstände einer Nomenklatura nämlich, die sich in 2 Generationen Leninismus für unangreifbar gehalten hatte. 18 Millionen eingeschworene Mitglieder der Kommunistischen Partei, die in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sämtliche Schlüsselpositionen besetzt hielten und dazu alle Privilegien genossen, die die marode Wirtschaft des Riesenreichs gewähren konnte. Diese Kader zu verprellen, das wagte Gorbatschow. An ihrer Macht zu rütteln, ihren Einfluss zu vermindern in kleinen Schritten und mit vielen Winkelzügen. Und staunend sah die Welt, dass er dabei nicht unterging. 1988 begann die Sowjetunion mit dem Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen schlug Gorbatschow vor, alle Großmächte sollten sich zum absoluten Gewaltverzicht verpflichten und eine einseitige Abrüstung um 500.000 Mann kündigte er an. Aus Finanznot natürlich, aber wer fragt nach den Motiven? Ja, Gorbatschow gab das Signal, dass Moskaus Vasallenstaaten in Osteuropa die Freiheit hätten, ihre Ketten abzuwerfen. In aller Form widerrief er also die Brezhnev-Doktrin von 1968, mit der die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei gerechtfertigt worden war. Alle sozialistischen Staaten, verkündete er nun, sollten denjenigen Weg zum Sozialismus einschlagen, den sie für richtig hielten. Ob wirklich zum Sozialismus, blieb dabei offen. Im Sommer 1989 wurde Gorbatschow bei seinem Staatsbesuch in Bonn mit einem Jubel empfangen, wie in Deutschland kein Politiker mehr seit John F. Kennedy. Gorbi, Gorbi, schrien die Leute. Von Gorbimanie sprachen deutsche Zeitungen. Und der Spötter Johannes Groß schrieb im FAZ-Magazin, woran man einen wahren Machthaber erkennt, dass die Deutschen sich vor ihm im Staube wälzen. Böse genug gesagt, nur ein wahrer Machthaber war Gorbatschow gerade nicht. Und eben das brach ihm den Hals. Der Zerfall der DDR hatte längst begonnen. Im August verriegelte die Bundesrepublik ihre Vertretungen in Ost-Berlin, in Budapest und schließlich in Prag, weil sie von Flüchtlingen überfüllt waren. Im September setzte der ungarische Außenminister Gyula Horn jene Kettenreaktion in Gang, die zum Zusammenbruch der DDR führte. Ungarns Grenze nach Österreich, verkündete er, werde ab sofort offiziell für alle Deutschen offen sein. Am 7. Oktober 1989 fühlte die bankrotte, ausblutende DDR sich aufgerufen, ihren 40. Jahrestag zu feiern. Gorbatschow war gekommen. Er bekräftigte das Ende der Brezhnev-Doktrin und legte Honecker vermutlich einen ehrenvollen Rücktritt nahe. Am 9. November um 22 Uhr begann an der Bornholmer Straße in Berlin eine endlose Kolonne von Trabis ungehindert in den Westen zu rollen. Drei Tage später setzte die SED-Führung von sich aus Bagger auf die Berliner Mauer an. Und die 365.000 Sowjetsoldaten auf deutschem Boden mit ihren 600 Hubschraubern und 4.100 Panzern hielten still, weil Gorbatschow es so wollte. Im November besuchte er den Papst. Da wurde der Generalsekretär der KPdSU von Time mit dem nie zuvor verliehenen Titel Mann des Jahrzehnts geehrt. Zauberer hieß er in der Titelgeschichte. Superstar, Manager der kalkulierten Unordnung, politisches Genie, ja Global Navigator, Steuermann der Welt. Von da an ging's bergab. In Gorbatschows Innen- und Wirtschaftspolitik klaffe ein Abgrund zwischen den Worten und den Taten, schrieb Andrei Sacharow kurz vor seinem Tod. Eine Veränderung zum Besseren habe es auf keinem Feld gegeben. Auf dem Parteikongress im Februar 1990 kam es zu lautstarker Kritik an politischer Anarchie und wirtschaftlichem Niedergang. Im Volk häuften sich Proteste und verklärende Erinnerungen an die Stalin, mindestens an die Brezhnev-Ära, als noch Ordnung herrschte und das hochsubventionierte Brot aus allen Taschen quoll. Im Frühjahr 1990 trieb es Gorbatschow noch schlimmer. Er brach das Monopol der KPdSU, indem er den Kongress der Volksdeputierten bewog, auch andere politische Parteien zuzulassen. Und die Sowjetrepublik Litauen erklärte sich für unabhängig. Der Zerfall des Imperiums hatte begonnen. Gorbatschow schickte zwar Panzer und verhängte eine Wirtschaftsblockade über Litauen, aber schließlich gab er nach. Am 1. Mai wurde er bei der Kundgebung auf dem Roten Platz in Moskau ausgepfiffen. Am 16. Juli 1990 gab er im Kaukasus gegenüber Helmut Kohl den Weg zur Wiedervereinigung frei, sogar zum Eintritt des ganzen Deutschland in die NATO. Und binnen 4 Jahren würden die Sowjettruppen Deutschland räumen, wofür Kohl ihm eine Umzugsbeihilfe von 12 Milliarden Mark versprach. Im Oktober 1990 erlebte Gorbatschow seinen letzten Triumph. Er bekam den Friedensnobelpreis. Alte Sowjetgenerale vermochten sich darüber freilich nicht zu freuen. Und in der Tat hatte ja ein Verlierer ihn bekommen. Der Loser im Rüstungswettlauf mit den USA, den Reagan, der Sieger, ihm aufgezwungen hatte, in der erklärten Absicht, die Sowjetunion kaputt zu rüsten. Das war nun vollbracht. 1991 ging dann alles ziemlich schnell. Einerseits strich der Kongress der Volksdeputierten die führende Rolle der KPdSU aus der Verfassung und wählte Gorbatschow zum Präsidenten der Sowjetunion gegenüber Gromyko mit weit mehr Rechten. Andererseits erkannte der Staatsrat die Unabhängigkeit Litauens an und inzwischen hatten auch Estland, Lettland und weitere Sowjetrepubliken ihren Austritt aus dem Staatsverband erklärt. Der Warschauer Pakt, das östliche Gegenstück der NATO, löste sich auf. Gegen diesen für sie unerträglichen Kurs putschten am 19. August der Verteidigungsminister, der KGB-Chef und weitere Altstalinisten und beschossen in Moskau das Weiße Haus, in dem Boris Jelzin sich verschanzt hatte, der Präsident der sowjetischen Teilrepublik Russland. Gorbatschow ließen die Putschisten in seiner Datscha auf der Krim arretieren. So weit weg von Moskau hätte er sich nicht begeben dürfen. Zum ersten Mal, aber unwiderruflich, hatte Gorbatschow die Macht seiner Gegner falsch eingeschätzt. Jelzin konnte den Putsch nach 3 Tagen niederschlagen, Gorbatschow durfte wiederkommen. Doch als er im Parlament das Wort ergriff, um mit den Verschwörern abzurechnen, da baute sich Jelzin unter den Augen der Fernsehkameras drohend vor ihm auf und bedeutete ihm mit ausgestrecktem Zeigefinger, von welchem seiner Zettel er abzulesen habe. Ein Todesurteil, raunten sich die Journalisten auf der Pressetribüne zu, und sie hatten recht. Als Generalsekretär der KPdSU, die es ja noch immer gab, trat Gorbatschow nun zurück und der Partei empfahl er die Selbstauflösung. Aber er rang weiter um den Erhalt der Union. Er bastelte an immer neuen Modellen, wie sie in veränderter Form zu retten sei. Die Initiative war ihm dabei längst entglitten. Volksabstimmung in der Ukraine, 90% für die Unabhängigkeit. Und Gorbatschow barmte im ukrainischen Fernsehen. Im Westen sind alle dafür, dass die Sowjetunion erhalten bleibt. Auch die dritte Welt möchte das. Bloß wir nicht. Was ist eigentlich los? Haben wir einen Dachschaden? Auf Betreiben Boris Jelzins trafen sich sodann am 8. Dezember 1991 die Präsidenten der Sowjetrepubliken Russland, Weißrussland und Ukraine auf einer Datscha in der Nähe der weißrussischen Hauptstadt Minsk und beschlossen, die Sowjetunion hat aufgehört zu existieren. Wir gründen stattdessen eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, und laden die anderen Sowjetrepubliken zum Beitritt ein. Das Gerücht, die drei Präsidenten hätten sich nach der Unterzeichnung des Dokuments unsäglich besoffen, klingt plausibel. Gorbatschow bezeichnete das Abkommen als unwirksam. Die Union könne nicht durch drei Republikchefs einfach gesprengt werden. Aber die obersten Sowjets von 11 der 15 Sowjetrepubliken entschieden sich für Jelzin und die GUS. Und am 12. Dezember proklamierte Jelzin sein Russland als unabhängigen Staat. Das war das Ende des Imperiums, das einst die Zaren zusammengeraubt hatten. Von Stalin noch vergrößert und zur Supermacht erhoben. Von Ronald Reagan als Reich des Bösen angeprangert und im Rüstungswettlauf besiegt. Von Jelzin machtgierig auseinandergeschleudert, dem Reformer Gorbatschow unter den Händen zerronnen. Am 25. Dezember 1991 verabschiedete sich der letzte Präsident der Sowjetunion im Fernsehen von der Weltgeschichte und nur wenige hörten ihm noch zu. Viele westliche Staatsmänner dankten Gorbatschow für seine historische Tat, die Staaten Osteuropas in die Freiheit entlassen, die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht, das kommunistische System aufgebrochen und den Frieden der Welt gerettet zu haben. Am 31. Dezember 1991 wurde die rote Fahne, die seit 1918 über dem Kreml wehte, eingeholt für immer. Valentin Falin, langjähriger Botschafter der Sowjetunion in Bonn, sagte im Rückblick: Gorbatschow habe Russland und den anderen Sowjetrepubliken den größten Schaden zugefügt, den sie je erlitten hätten. Hans Modrow, letzter Ministerpräsident der DDR vor den ersten freien Wahlen, nannte ihn den Totengräber des Sozialismus. Er und nur er sei verantwortlich dafür, dass die Sowjetunion, Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, quasi nachträglich den Krieg verloren hat. Warum galt der Mann, den die westliche Welt als Sieger feierte, zu Hause als Versager? Weil die Russen den Zerfall ihres Weltreichs nicht Jelzin verübelten, sondern Gorbatschow in die Schuhe schoben. Weil die Sowjetbürger den Gewinn an Freiheit mit noch mehr Armut und noch mehr Korruption bezahlen mussten. An die Gefängnisordnung hatte man sich ja gewöhnt. Das Chaos fanden sie schlimmer. Alles habe Gorbatschow falsch gemacht, schrieb sein ehemaliger Außenminister Schewardnadse. Den Kollaps habe er selbst herbeigeführt durch seine Unentschlossenheit, seine Neigung zum Lavieren und sein Misstrauen gegenüber dem Volk, das er doch habe befreien wollen. In der Tat, einer Volkswahl stellte Gorbatschow sich nie. Anders als Boris Jelzin, der das 1991 gewagt hatte und mit 57% der Stimmen zum Präsidenten der russischen Sowjetrepublik gewählt worden war. Jelzin. Gorbatschow selber hatte den ursprünglich kaum bekannten Funktionär aus der Provinz zum Parteichef von Moskau befördert. Der nutzte seine Chance, entmachtete missliebige Funktionäre und reihte sich schimpfend und lachend in Einkaufsschlangen ein. Jelzin war es dann, der den Putsch niederwarf, Gorbatschow als Schwächling vorführte und die Zertrümmerung der Sowjetunion aktiv betrieb, während sie über seinen Rivalen nur als ein Unheil hereinbrach, das zu verhindern er zu schwach war. Dem Machtinstinkt und der zynischen Taktik Jelzins war er nicht gewachsen. Umso mehr bleibt der Kraftakt zu bewundern, den Gorbatschow in den 6 Jahren davor vollbrachte. Er wagte es und er schaffte es, dem Monstrum KPDSU die Stirn zu bieten, die in 70 Jahren aufgestauten fetten Privilegien der Apparatschiks zu beschneiden und dabei auch noch die Militärs ruhig zu stellen. Dies natürlich durch eben jene Taktik des Lavierens, die Schewardnadse ihm zum Vorwurf machte, als Manager der kalkulierten Unordnung, die Time an ihm lobte. Immer, schrieb er später, sei er bestrebt gewesen, eine explosionsartige Lösung der Widersprüche zu vermeiden, also den blutigen Umsturz. Das hat er geschafft. Irgendwann, das lässt sich vermuten, wäre das Sowjetsystem auch ohne Gorbatschow zusammengebrochen, aber sicher später, vielleicht in schrecklichen Konvulsionen, und womöglich erst nach einem Waffengang der Weltmächte. All das hat Gorbatschow den Völkern der Sowjetunion und der Welt erspart. Nur vom Chaos verschonen konnte er die Sowjetbürger nicht. Mit Glasnost und Perestroika zerbrach die Statik des ganzen Systems. Ob irgendein anderer Mensch sich an einer solchen Aufgabe nicht die Zähne ausgebissen hätte, ist eine offene Frage. Gorbatschow, sagt der amerikanische Russland-Experte Robert Conquest, war der Mann auf dem Drahtseil, der versucht hat, gleichzeitig auch noch die Löwen zu bändigen. Ja, es bedurfte der riesigen Anspannung aller Kräfte, die überfälligen Reformen durchzusetzen, so hatte er selbst es in seiner Abschiedsrede im sowjetischen Fernsehen gesagt. Die Reformen zu erzwingen, nicht nur gegen den wachsenden Widerstand des verkrusteten Partei-, Staats- und Wirtschaftsapparats, sondern auch gegen unsere Gewohnheiten, unsere ideologischen Vorurteile, unsere Intoleranz, unsere Rentnerpsychologie. Und nur zum Teil sei ihm dies gelungen. Was er sich später selber vorwarf, war nur eines. Der kommunistischen Partei, in die er als Schüler eingetreten war, sei er so verbunden gewesen, dass er an ihre Reformierbarkeit geglaubt habe. Er hätte aber so weit gehen sollen, sie zu spalten. In dem gleichen Interview im August 2001 nannte er indessen Lenin die bedeutendste Figur der Weltgeschichte. Und in seinen Büchern hörte er nicht auf, die Oktoberrevolution und die Errungenschaften des Sozialismus zu preisen. Nicht dies aber kann die Ursache dafür sein, dass Gorbatschow auch im Westen ein eher trauriges Bild hinterlässt. Das hat wohl zwei andere Gründe. Der eine, von Heldensagen und Cowboy-Epen geprägt, mögen wir erstens die Sieger und zweitens unter denen, die gescheitert sind, solche, die heroisch untergehen. Heimtückisch ermordet wie Siegfried, gedemütigt unter Demütigung trotzend wie Napoleon, vom eigenen Schwert durchbohrt wie Varus nach der Schlacht im Teutoburger Wald. Verlierer, die sich mit den Siegern arrangieren, handeln zwar vernünftig, aber leider gar nicht eindrucksvoll. Gorbatschow lebte einfach weiter, in Russland beiseite geschoben, jedoch unbehelligt, von vielen verachtet, von den meisten fast vergessen. Dazu kam der andere Grund, sollte ihm an seinem Bild in der Geschichte, an seinem Nachruhm etwas gelegen haben, so wäre er ein miserabler Verwalter desselben gewesen. Die Chance, sich in großer Pose dem Weltgericht zu stellen, hätte er ja immer noch gehabt. Doch mit seinen wehleidigen Rechtfertigungsbüchern warte er sie nicht. Und eine vermeidbare, schreckliche Blamage zog er sich zu, als er 1996 bei der Wahl zum Präsidenten Russlands kandidierte. Er brachte es auf 0,5% der Stimmen. Am schlimmsten für seinen Nachruhm aber war vielleicht, dass er sich im Westen nahezu gewerbsmäßig als Vortragsredner, Denkmalsenthüller, Gratulant und Staffage für festliche Empfänge verdingte. Den Ruhm Napoleons, schrieb François Chateaubriand, einst sein Gesandter in Rom, den hätten die siegreichen Engländer zu ihrem Entsetzen gemehrt, indem sie ihn nach St. Helena verbannten. Da hätten sie ihm, dem Adler, einen Felsen im Ozean gegeben, auf dessen Spitze Napoleon bis zu seinem Tod im Sonnenlicht verharrte. Was also, fragt Chateaubriand, hätten die englischen Sieger tun müssen, um Napoleon vor der Nachwelt zu vernichten, wie es doch ihre Absicht war? Ihn zu ihren Festmählern einladen. Das durfte einem einfallen, wenn man Zeuge war, wie Gorbatschow in der Kantine eines Hamburger Großunternehmens seine Standardrede hielt und sich dann am Vorstandstisch bewirten ließ. Dass er einer der großen Beweger und Befreier des Jahrhunderts war, vielleicht sogar der Retter der Welt vor dem Atomkrieg, das sollte man darüber nicht vergessen, so schwer er es einem macht. Von seiner Art sind die Verlierer, die die Menschheit brauchen kann. Wilhelm II. Kein anderer Verlierer fiel so weich. Zum Siegen schien er geboren, Wilhelm Friedrich Viktor Albert von Hohenzollern, deutscher Kaiser und König von Preußen. 1888, als er 29 war, fiel ihm ein Reich in den Schoß, das binnen 20 Jahren zu einem der zwei, drei mächtigsten auf Erden aufsteigen sollte. Die deutsche Industrie, die zweitgrößte, nächst der amerikanischen. Der englischen eilte sie mit Riesenschritten davon. Die deutsche Kriegsflotte, die zweitgrößte, nächst der britischen. Die deutsche Armee, die zweitstärkste, nächst der russischen, aber an Kampfkraft ihr weit überlegen. Die deutschen Naturwissenschaften standen sogar an der Spitze der Welt. Von den 49 Nobelpreisen für Physik, Chemie und Medizin, die zwischen 1901 und 1914 verliehen wurden, gingen 14 nach Deutschland und 2 in die USA. Und dieser Erbe war kein Trottel, kein Narr, kein kriegslüsterner Bösewicht, sondern ein hochintelligenter Mensch von rascher Auffassungsgabe und mit vorzüglichem Gedächtnis, ein geistreicher Plauderer, eine glänzende Erscheinung. Dass er obendrein sprunghaft war, redselig, rührselig, selbstgefällig und prachtliebend, das würde ihm auch nicht geschadet haben, hätte er nur irgendein Vermögen geerbt. Ein paar Milliarden hin oder her wie die reichen Söhne von heute. Ja, beliebt wäre er gewesen unter seinesgleichen. Mit Charme und Bravour hätte er sein Erbe durchgebracht, vielleicht es sogar zu bewahren verstanden. Doch es war eine Weltmacht, die ihm zufiel, und ihr wie ihm wurde das zum Verhängnis. Voll von kaum getarnter Arroganz, impulsiv und ohne Stehvermögen, vielfältig interessiert, ohne jede Disziplin im Denken und Arbeiten, mit einer unglücklichen Hand in der Auswahl seiner Berater und dennoch ihren Einflüsterungen erliegend und dazu stets in der Versuchung, sich, nach Bismarcks Worten, seiner unstreitigen Beredsamkeit öfter als geboten zu bedienen. Einerseits lag da ein Talent vor. Wilhelm verstand es, gescheite und kenntnisreiche Konversation zu treiben, ob mit Kaufleuten, Theaterintendanten, Archäologen oder den Vorsitzenden von Männergesangsvereinen, schreibt der britische Historiker Gordon A. Craig. Auch konnte der Kaiser trotz seiner schnarrenden Stimme ein mitreißender, kühn improvisierender Redner sein. Aber eben dies, das Unbedachte und meist Auftrumpfende, machte seine Reden, wenn sie gedruckt waren, zusammen mit seinen Interviews und Telegrammen zu »Katastrophen der Diplomatie«, schreibt Golomann. Umso mehr, als Wilhelm sich verhielt, als wäre er eigens Kaiser geworden, damit Staatsgäste, Diplomaten, Minister, Soldaten, Honoratioren und das halbe Volk verpflichtet waren, seinen Reden zu lauschen. Er sprach bei Empfängen, Jubiläen und Denkmalsenthüllungen, bei Grundsteinlegungen, Stapelläufen, Feldgottesdiensten und Rekrutenvereidigungen. 1892 ließ der Kaiser wissen, zu großem sind wir noch bestimmt und herrlichen Zeiten führe ich euch entgegen. 1895 nannte er die Sozialdemokraten eine Rotte von Menschen nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen. 1896 beglückwünschte er Ohm Krüger, den Präsidenten der Burenrepublik Transvaal, telegrafisch zu seinem Sieg über die bewaffneten Scharen, welche als Friedensstörer in ihr Land eingebrochen sind. Und das waren die Engländer. 1898 verkündete Wilhelm, wo der deutsche Aar seine Fänge in ein Land geschlagen hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben. Und die deutsche Strafexpedition gegen die Boxer in China verabschiedete er 1900 in Bremerhaven mit der Aufforderung, kein Pardon zu geben und sich im fernen Osten einen Namen zu machen, wie einst in Europa die Hunnen. Seine Berater waren entsetzt und bewogen das Wolffsche Telegrafenbüro, die Hunnenpassage unerwähnt zu lassen. Doch die beiden Bremer Zeitungen und das Hamburger Fremdenblatt mit eigenen Reportern als Ohrenzeugen druckten sie. Aus dem Gespött über den schon vertrauten martialischen Überschwang des deutschen Kaisers wurde mehr und mehr Beunruhigung im ganzen Abendland. Und noch 1914 griff die britische Kriegspropaganda das schlimme Wort von 1900 auf und stellte die deutschen Soldaten, die in Belgien eingefallen waren, als mordende Hunnen dar. Erst Wilhelms schneidige Reden hatten nach Churchill den Briten die teutonische Gefahr so recht bewusst gemacht. Die Großspurigkeit in der Tat mag der Beitrag des Kaisers dazu gewesen sein, dass Europa in den Ersten Weltkrieg stolperte. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, einen Krieg, den Wilhelm im Übrigen nicht verschuldet und durchaus nicht gewollt hat, einer in Versailles aktenkundig gemachten Legende zuwider, die von führenden Historikern aller Nationen längst verworfen worden ist. Der Erste Weltkrieg war ja nicht wie der Zweite ein Anachronismus, den ein Verbrecher erzwang, schreibt Golomann. Vielmehr ging er aus dem Geist der Zeit, aus den Begriffen, in denen die Leute dachten, aus dem Stil, in dem sie lebten, stimmig hervor. Jubel herrschte in Europa in den ersten Augusttagen des Jahres 1914. Jubel, Kriegswut und Kriegsfreude. Selbst durch die Straßen Londons wälzten sich lustig die Volksmassen und schrien nach Krieg. Der Krieg würde kurz sein und schön, ein erregendes, befreiendes Abenteuer. Und Gott würde auf allen Seiten sein und alle würden siegen. Soweit Golomann. Natürlich, als oberster Kriegsherr und zugleich der Mann, der die Reichskanzler ernennen und entlassen konnte, hätte Wilhelm die Macht gehabt, seine nach Siegen gierende Generalität zu bändigen oder den großen Krieg, wenn schon nicht zu verhindern, so mindestens früher zu beenden. Was Deutschland weniger beschädigt und Millionen Soldaten gerettet hätte, vielleicht auch den Thron. Aber das Räderwerk, das er kontrollieren sollte, verstand der Kaiser nicht, schreibt der britische Historiker John Keegan, und erst recht fehlte es ihm an Zielstrebigkeit und Energie, an der Entschlossenheit, zumal die zu entmachten, die in den letzten Kriegsjahren die eigentlichen Herren Deutschlands waren, Hindenburg und Ludendorff. Ludendorff nahm es sich im Januar 1918 heraus, seinen Kaiser anzuschreien, weil der Russland beim bevorstehenden Sonderfrieden zu wenig Land entreißen wollte. Und wo immer Wilhelm seinen beiden Feldherren widersprach, erpressten sie ihn mit der Drohung, sofort zurückzutreten. Der Kaiser war alles andere als der unbarmherzige Herr des deutschen Volkes, als den der amerikanische Präsident Wilson ihn anprangerte. Er war er die Galionsfigur der sterbenden Weltmacht. Als Hindenburg im Juli 1918 das Scheitern der letzten deutschen Großoffensive in Frankreich eingestand, schlief der Kaiser schlecht. Am Morgen danach erzählte er verstört dem Chef seines Marinekabinetts, Admiral von Müller, im Traum sei er verhöhnt worden von seinen Generalen, seinen Ministern und seinen Vettern, nämlich dem Zaren und dem englischen König. Nett zu ihm gewesen sei nur die kleine Maud, die Frau des Königs von Norwegen. Am 29. September 1918 beichteten die beiden Machthaber ihrem Kriegsherrn, dass der Krieg verloren sei und ein Waffenstillstand abgeschlossen werden müsse. Wilhelm blieb ruhig. Er sprach das wahre Wort, dass die Armee wohl erschöpft sei, lobte den Mut seines Volkes und gab dem Versagen der Politiker die Schuld an der Niederlage. Wäre er nun klarsichtig und großherzig genug gewesen, um seine Abdankung zu verkünden, vielleicht hätte er den Thron gerettet für einen seiner Söhne oder Enkel. Doch er dachte nicht daran, und um dem zunehmenden Druck der Politiker auszuweichen, die die Abdankung forderten, verließ er am 29. Oktober 1918 Berlin auf Nimmerwiedersehen und fuhr in sein Hauptquartier in der belgischen Kurstadt Spa. »Ein Nachkomme Friedrichs des Großen dankt nicht ab«, rief Wilhelm. Und das kann man ja auch wieder verstehen. Der König von Preußen darf Deutschland nicht untreu werden. Doch gleich danach Hass und wieder völlige Verkennung der Lage. Ich denke gar nicht daran, wegen der paar hundert Juden und der tausend Arbeiter den Thronpreis zu geben. Am 4. November 1918 stürmten meuternde Matrosen das Rathaus von Kiel. Am 7. November legte der neue Reichskanzler Prinz Max von Baden dem Kaiser förmlich die Abdankung nahe. Aber der gab stattdessen seinem Stab den Befehl, einen Plan auszuarbeiten mit dem Ziel, ich, Wilhelm, marschiere an der Spitze treuer Truppen nach Berlin und schieße es notfalls zusammen. Ordnung muss sein. Am 8. November fragte General Gröner, der Nachfolger Ludendorffs, den Kaiser, ob es nicht das kleinste Übel wäre, wenn er an die Front ginge, um den Tod zu suchen. Aber eine Front gab es nicht mehr und Wilhelms Berater waren wieder mal entsetzt, diesmal über das Risiko, er könnte dem Feind oder gar meuternden Soldaten in die Hände fallen. Am Morgen des 9. November waren der Kaiser, seine Adjutanten, Hindenburg und Gröner im Hauptquartier zu Spa versammelt. Wilhelm fröstelnd und mit grauem Gesicht. Gröner erklärte kalt, die Armee sei nicht mehr bereit, ihrem obersten Kriegsherrn zu gehorchen. In Berlin hängte sich Prinz Max von Baden ans Telefon, ließ sich mit Wilhelm verbinden und sagte atemlos, »Die Arbeiter marschieren zum Reichstag, die Soldaten verbrüdern sich mit ihnen, danken Sie ab, Majestät, sofort! Nur das kann die Lage noch retten!« Wilhelm weigerte sich strikt und zitternd vor Wut ging er in den Garten. Um 11.30 Uhr desselben Tages gab der Reichskanzler in Berlin auf eigene Faust bekannt, »Ich trete zurück, der Kaiser wird abdanken und der Kronprinz auch.« Wilhelm schrie, »Verrat!« Aber Hindenburg erklärte ihm klipp und klar, »Ich kann es nicht verantworten, dass Euer Majestät von meuternden Truppen nach Berlin geschleppt und der revolutionären Regierung als Gefangener ausgeliefert werden. Deshalb muss ich Euer Majestät raten, abzudanken und nach Holland zu gehen.« »Das wäre, als verließe der Kapitän sein sinkendes Schiff«, wandte Wilhelm ein. Aber damit war sein Widerstand erschöpft. Im Morgengrauen des 10. November 1918 legte er in einem Autokonvoi die 40 Kilometer zur holländischen Grenze zurück. 6 Stunden musste er warten, dann bot ihm ein Graf Bentinck, Ritter des Johanniterordens wie er, Asyl in seinem Schloss. 1920 verlangten die Siegermächte von der holländischen Regierung, den Ex-Kaiser auszuliefern, damit er wegen seiner Verbrechen gegen die internationale Moral zur Verantwortung gezogen werden könne. Den Haag lehnte ab, gegen Wilhelms Versprechen, sich jeder politischen Betätigung zu enthalten. Das tat er auch. Da waren nun durch den Weltkrieg vier Großreiche aus den Fugen geraten. Das Osmanische und Österreich-Ungarn völlig zerschlagen, Russland und Deutschland angenagt und umgestülpt, der Zar ermordet, Österreichs Kaiser Karl I. nach Madeira verbannt, Wilhelm II. Nach Holland ausgerissen und Sultan Mohammed VI. Nach Malta, Verlierer sie alle. Doch Deutschlands einstigem Kaiser erging es am besten unter diesen. Während die Romanows in Russland ganz und die Habsburger in Österreich teilweise enteignet wurden, ließ die Deutsche Republik den Hohenzollern ihr stattliches Privatvermögen. So konnte sich der Kaiser in der Nähe von Utrecht für 500.000 Goldmark ein altes Wasserschloss mit 29 Zimmern kaufen, Haus Dorn, und aus seinen deutschen Schlössern ließ er Möbel, Bücher, Uniformen und eine Fülle kostbarer Kunstwerke kommen, 58 Güterwagen voll. Für sein 50-köpfiges Gefolge baute er ein zusätzliches Haus. Die Krone fiel, wer wird denn weinen, schrieb Kurt Tucholsky, das ganze Geld kam nachgerollt. In Dorn lebte Wilhelm noch 21 Jahre lang, ein weißhaariger Patriarch mit einem Hofstaat, von seiner vielköpfigen Familie und alten Weggefährten oft besucht. Zum Souper erschien er in großer Uniform. Mit einem Ghostwriter verfasste er sein Rechtfertigungsbuch Ereignisse und Gestalten und ein weiteres mit seinen Jugenderinnerungen. Er wanderte durch seinen 35 Hektar großen Park, fütterte Schwäne und Hirsche, pflegte seine Rosen und sägte Holz. Einmal im Jahr lud er zu kulturellen Vorträgen ein. Es war ein Leben ohne rechten Zweck, resümiert sein englischer Biograf Michael Balfour, aber eines, in das er gut hineinpasste. Im Oktober 1938, nachdem Hitler das Sudetenland kassiert hatte, beglückwünschte Wilhelm das englische Königshaus, das Premierminister Chamberlain vom Himmel inspiriert, der Welt den Frieden gerettet habe. Als 1940 Hitler in Holland einfiel, war es Churchill, der dem englischen König vorschlug, dem deutschen Ex-Kaiser Asyl anzubieten. Mit Hochachtung und Würde würde er empfangen werden. Das Angebot wurde Wilhelm auf privatem Wege übermittelt, er dankte und lehnte ab. An Hitler schickte er ein Glückwunschtelegramm zum deutschen Einmarsch in Paris. Als der Kaiser am 4. Juni 1941 starb, 82 Jahre alt, bot Hitler der Familie ein Staatsbegräbnis in Berlin an. Doch Wilhelm hatte verfügt, dass er in Dorn begraben werden wolle. Ein Ehrenbataillon der Wehrmacht erschien dazu und der 91-jährige Feldmarschall August von Mackensen, der 1915-16, als der Kaiser noch von herrlichen Zeiten fabulierte, Russen, Serben und Rumänen aufs Haupt geschlagen hatte. Für die deutsche Presse gab der Reichspropagandaminister Goebbels die Sprachregelung aus, Wilhelm II. Ist der Repräsentant eines Systems, das versagte. Man mag ihm zugestehen, dass er das Beste wollte, aber auf dieser Welt kommt es nicht auf die Absicht an, sondern auf den Erfolg. Haus Dorn ist seit 1948 ein Museum. Unter den großen Verlierern der Weltgeschichte hält Deutschlands letzter Kaiser einen doppelten Rekord. Keiner hat je ein größeres, blühenderes Reich rascher verspielt. Denn was der Zar und nach ihm Gorbatschow verloren, war ja ein längst marodes Imperium. Und kaum einer lebte nach dem Verlust so unbehelligt von Anfeindung, materiellen Sorgen, Verzweiflung oder Scham. Am ehesten war es noch ein Quantum Verbitterung, was ihn begleitete. »War alles falsch?«, schrieb Wilhelm 1935 auf einer Autogrammkarte, die er seinem Biografen Joachim von Kürenberg überreichte. Einiges schien er mit dieser Frage einzuräumen, muss wohl falsch gewesen sein, alles aber nicht. An Einsicht und Weltkenntnis hatte er es nie sehr weit gebracht. So hielt er Kürenberg zufolge Amerika für ein fernes, unbekanntes Etwas, wohin man ungeratene Söhne zum Tellerwaschen schickt. Maria Stuart, die enthauptete Königin der Intrige. Keine Verliererin der Weltgeschichte hat die Nachwelt so fasziniert wie Maria Stuart, die verführerische und intrigante, die gemarterte und geköpfte Königin von Schottland. In mehr als 100 Dramen, dem ersten schon 6 Jahre nach ihrem Tod, wurde sie gewürdigt, bewundert und verdammt als Märtyrerin, Mordkomplizin oder Überweib, bis zu den Tragödien von Schiller, Bjørnstjerne Bjørnson und Marie von Ebner-Eschenbach. Algernon Swinburne schrieb 16 Jahre lang an einer Dramentrilogie über sie. Theodor Fontane widmete ihr eine Ballade. Walter Scott und Stefan Zweig jeder einen biografischen Roman. Alle betört von der leidenden, von Leidenschaften zerrissenen Königin, die einem anderen Machtweib, Elisabeth von England, unterlag. Das Königreich Schottland fiel Maria 1542 in die Wiege, als sie gerade eine Woche auf der Welt war. Da starb ihr Vater, Jakob V. aus dem Hause Stuart, 30 Jahre alt. Zusammengebrochen und geistig verwirrt, nach seiner vernichtenden Niederlage gegen eine englische Invasionsarmee, die sein Onkel Heinrich VIII. Gegen ihn in Marsch gesetzt hatte. Der Regent von Schottland versprach sie dem Sohn und Erben dieses Heinrichs VIII., dem 6-jährigen Eduard. Heinrich hatte das eingefädelt, um die beiden seit Jahrhunderten verfeindeten Königreiche der Insel Britannien friedlich zu vereinigen. Wir staunen unwillkürlich über die zwei brutalen Selbstverständlichkeiten, die einem solchen Vertrag zugrunde lagen. Dass zwei werdenden Menschen keinerlei Recht zugestanden wurde, auf die Gestaltung ihres Lebens irgendeinen Einfluss zu nehmen. Und dass sich ebenso selbstverständlich zwei ganze Völker zum Objekt eines dynastischen Erbgangs gemacht sahen, als wären sie Immobilien oder Aktienpakete. Doch schon ein halbes Jahr später war Maria Stuart, inzwischen ein Jahr alt, wieder frei. Schottland kündigte den Vertrag mit England, weil er letztlich die Unterwerfung unter den südlichen Nachbarn bedeutet hätte. Das fast doppelt so große, viermal so volkreiche Königreich, das noch dazu in den modernen Gewerbezweigen, dem Bergbau und der Tuchmanufaktur, den Schotten weit überlegen war und militärisch erst recht. In diesen ewigen Zwist also wuchs das Königskind hinein und auch Schottland selbst war tief zerrissen. Zwischen der englischen Sprache, die mehr und mehr von der schottischen Oberschicht Besitz ergriff, und der gälischen, die in die Highlands abgedrängt wurde. Zwischen den adligen Großgrundbesitzern und andererseits ihren Pächtern, den Kleinbauern und dem städtischen Proletariat. Zwischen den Katholiken und den Calvinisten, die dem Reformator John Knox seit 1546, als Maria IV war, zu folgen begannen. Beide Konfessionen auch noch von der anglikanischen Kirche Heinrichs VIII. Bedrängt. Kurz, dieses karge Land mit seinen Schafweiden, seinen Hafer- und Gerstenfeldern und seinen düsteren Burgen war derart bedroht, von innen wie von außen, dass auch ein geradlinigerer Charakter als der der Mary Stuart darin hätte zerrieben werden können. Als sie 5 war, beschloss ihre Mutter Maria von Guise, eine Prinzessin aus dem französischen Lothringen, sie in Frankreich erziehen zu lassen. Und nun wurde sie dem französischen Thronfolger versprochen, dem ältesten Sohn der Katharina von Medici. Als er 14 war und sie 15, wurden sie verheiratet. Im Jahr darauf bestieg der Kronprinz als Franz II. Den Thron. Ein kränklicher Jüngling von beschränktem Verstand. Mit 16 starb er. Und Maria Stuart war eine 17-jährige Witwe mit dem Titel Königin von Frankreich. Man schrieb das Jahr 1560 und in Britanniens beiden Königreichen hatte sich mit Marias Augen gesehen alles zum Schlimmeren gewendet. In Schottland beschloss das Parlament, den Calvinismus zur Staatskirche zu erheben. Empörung bei den Katholiken, Ausschreitungen am Rand des Bürgerkriegs. Noch dazu wurden die Calvinisten militärisch unterstützt durch Elisabeth I., die sich seit 2 Jahren Königin von England nannte, obwohl sie nach katholischer Überzeugung als Bastard zu gelten hatte. Elisabeth war als Tochter der Anna Boleyn zur Welt gekommen, der 2. der 6 Ehefrauen Heinrichs VIII. Der englische König hatte die hübsche, temperamentvolle, machtlüsterne Anna kennengelernt als Hofdame seiner ersten Frau. Und da er sie heiraten wollte, ersuchte er den Vatikan um die Annullierung seiner ersten Ehe. Als der Papst ihm das verweigerte, entzog Heinrich ihm 1534 die Jurisdiktion über England, enteignete das Kirchenvermögen und gründete die anglikanische Kirche mit ihm selbst als Oberhaupt. Daraufhin wurde er exkommuniziert und mit ihm alle Engländer, die der ketzerischen Abspaltung anhingen. Folglich war aus katholischer Sicht Heinrichs Ehe mit Anna Boleyn ungültig und Elisabeth ein uneheliches Kind. Der rechtmäßige Anspruch auf den englischen Thron konnte also nur bei der Großnichte Heinrichs VIII., der Urenkelin von dessen Vater Heinrichs VII. Liegen, Maria Stuart. So dachte man in solchen Dynastien. Kurz nachdem ihr Mann, König Franz II. Von Frankreich, im Dezember 1560 gestorben war, schiffte sich Maria nach Schottland ein, vom Volk mit Jubel empfangen. Im Gefolge der schönen, vielbestaunten Witwe befanden sich neben französischen Zofen und Hofdamen mehrere schillernde Persönlichkeiten, darunter der Dichter Pierre de Chastelard und als ihr Privatsekretär ein David Riccio aus Florenz. Und beide mussten sterben. Einerseits nahm Schottlands neue Königin den Kampf gegen die Calvinisten in ihrem Lande auf, darunter die Mehrzahl der mächtigen Großgrundbesitzer, und dies zielstrebig und zugleich mit taktischer Klugheit. Sie empfing John Knox, den großen Widersacher, beeindruckte ihn tief mit ihrem Stolz, ihrem Witz und ihrer Gottesfurcht, wie er berichtete, und räumte seinen Anhängern die Freiheit des Gottesdienstes ein. Andererseits begann sich nun abzuzeichnen, dass Maria unfähig war, Gefühle und Politik auseinanderzuhalten, wie Winston Churchill in seiner Geschichte der englischsprachigen Völker schreibt. Ihr habe die wache Selbstbeherrschung ihrer Rivalin Elisabeth gefehlt, ebenso deren kluge Entscheidung, nicht zu heiraten, schon gar nicht einen Höfling. Maria heiratete mit 22 Jahren ihren Vetter Lord Darnley und verlieh ihm den Titel König von Schottland, obwohl er, laut Churchill, nur ein schwächlicher, eitler Jüngling war. Wiederum hatte sich Maria, und diesmal aus freien Stücken, einen weit unterlegenen Mann genommen. Dessen Einfluss aber war groß genug, dass er von ihr verlangen konnte, den Dichter Pierre de Chastelard umbringen, ja, umbringen zu lassen, weil er den vielleicht zu Recht für einen Nebenbuhler hielt. Das Karussell des Wahnsinns kam in Gang. Dass die Ehe mit Lord Darnley katholisch geschlossen worden war, versetzte wiederum die calvinistische Mehrheit der Schotten in Aufruhr. Eine Bürgerkriegsarmee marschierte auf Edinburgh, musste aber vor den Kanonen des Königsschlosses kapitulieren. Maria brachte ihrerseits eine Armee von 18.000 Mann zustande, wobei sich ein Lord Bothwell hervortat, der so zu Marias nächstem Günstling aufstieg. Die Anführer der Calvinisten flohen nach England, die Armee zerstreute sich wieder, die blutige Intrige aller gegen alle nahm ihren Fortgang. Lord Darnley, noch der König, erzürnte Maria, indem er heimlich den Calvinisten zuarbeitete. David Riccio, Marias aus Frankreich mitgebrachter Privatsekretär, ermunterte sie, ihrem Mann entgegenzutreten. Und was geschah? Riccio wurde vor Marias Augen von Darnleys Leuten aus dem Saal geschleppt und vor der Tür erschlagen. Der zweite Tote aus Marias Gefolge. Ging sie nun gegen Darnley vor? Nein, sie floh mit ihm vor den nach Schottland zurückgekehrten Calvinistenführern. Darnley beteuerte seine Unschuld an Riccios Tod. Die Zeitgenossen fanden all das offenbar nicht so abstrus wie wir. Hatte nicht Heinrich VIII. Marias Großonkel von seinen 6 Frauen 2 verstoßen und 2 enthaupten lassen, darunter Anna Boleyn, die Mutter der englischen Königin? An der Spitze von 2000 Reitern unter dem Kommando von Lord Bothwell zog das Königspaar am 28. März zum zweiten Mal mit militärischer Gewalt in Edinburgh ein. Am 19. Juni brachte Maria einen Sohn zur Welt. Knapp 8 Monate später wurde Darnley im Garten eines Landschlosses stranguliert aufgefunden. Darnley, der Vater dieses Babys und immer noch Marias Mann. Das war der dritte Mord. Die Zeitgenossen glaubten sofort, und die Historiker sind sich ziemlich einig, dass Lord Bothwell der Mörder war und Maria seine Komplizin. Bothwell musste sich vor dem Kronrat verantworten, dem er selber angehörte, und wurde freigesprochen. Am 3. Mai 1567 war er von seiner ersten Frau geschieden, am 15. Mai nahm Maria Stuart ihn zum Mann. Nach 2 Schwächlingen hatte sie einen Berserker gewählt. Welch ein Mutwille aber, welch ein Skandal! Darnley erst seit einem Vierteljahr tot. Der neue Ehemann, der mutmaßliche Mörder, ein Protestant dazu, der die katholische Eheschließung verweigerte. Ein Akt rücksichtsloser Gleichgültigkeit Marias gegen die Meinung ihrer Untertanen und des gesamten Abendlands. Ein Beitrag zu ihrem Untergang. Maria und Bothwell nannte Theodor Fontane seine Ballade, und Maria flüstert darin: Nun komm und küsse dich rot. Ich danke dir alles, alles, mein Leben und seinen Tod. Aus der Empörung des schottischen Adels über eine solche Abfolge von Mord und Hochzeit der Komplizen folgte von neuem Bürgerkrieg. Einen Monat nach der Eheschließung kam es vor den Toren Edinburghs zur Schlacht. Die Königstreuen verloren, Bothwell floh nach Dänemark, Maria wurde gefangen gesetzt. Die Sieger erzwangen ihre Unterschrift unter ihrer Abdankung zugunsten ihres gerade einjährigen Sohnes. Nach 11-monatiger Festungshaft gelang es Maria mit Hilfe wartender Getreuer zu fliehen. Hungernd, frierend abgerissen, lief die einstige schottische Königin 3 Tage lang zur englischen Grenze, überschritt sie und rief, dem Drama Swinburns zufolge, nach Schottland hinüber: »Ich werde wiederkommen und dieses Land in einen Feuerofen verwandeln von Meer zu Meer.« Aber sie kam nie. Wie würde sich Elisabeth I. verhalten gegenüber der Rivalin, die sich doch als rechtmäßige Erbin der englischen Krone sah? Elisabeth war 9 Jahre älter als Maria Stuart, kräftig wie ein Mann, von herrischem Wesen, mit gefürchteter Zunge und seit 10 Jahren unangefochten Herrin ihres Landes. Vor offener Feindschaft brauchte sich Maria nicht zu fürchten. Als sie in Schottland inhaftiert war, hatte sich Elisabeth für ihre Freilassung stark gemacht, ja ihr als Symbol ihrer schützenden Hand einen Ring geschickt. Und nun sandte sie der Geflohenen zur Begrüßung auf englischem Boden 2 Lords entgegen. Ihr wurde zunächst das Schloss Bolton in Yorkshire angewiesen, wobei eine Zeit lang unklar blieb, inwieweit sie dort eine Gefangene war. Die Freiheit sah Maria nie wieder, bis zu ihrer Hinrichtung 19 Jahre später. Es ist wohl diese trostlos lange Hilflosigkeit und das brutale Sterben, die ihr das Mitleid und weithin die Sympathie der Nachwelt eingetragen haben. Geleistet hatte sie ja wenig und an ihren Händen klebte Blut. Welche Gefahr für Elisabeth I., eine lebende Maria Stuart, blieb, wurde schon wenige Monate nach ihrer Internierung offenkundig. Die Großgrundbesitzer im Norden Englands, überwiegend katholisch geblieben und angewidert von den neureichen Protestanten in London, hätten Maria gern auf dem englischen Thron gesehen und bereiteten einen Aufstand gegen London vor. Einem der Iren, dem Herzog von Norfolk, der zugleich das Vertrauen Elisabeths besaß, gelang es, zu Maria vorzudringen. Der Gefangenen machte er einen Heiratsantrag und versprach ihr, zur Stelle zu sein, wenn die vom Norden mobilisierten Truppen zum Schloss Bolton vordringen würden, um Maria zu befreien. Elisabeth ließ sie in letzter Minute weiter in den Süden bringen. Der Widerstand brach blutig zusammen, Lord Norfolk wurde in den Tower geworfen und hingerichtet. Unter den Engländern wuchs das Misstrauen gegen die hochmütige, unberechenbare katholische Maria von Schottland, die in ihrer Mitte wohnte. 14 Jahre lang blieb Maria auf Schloss Sheffield in Gewahrsam, unter strengeren Bedingungen als zuvor, nur von Gnaden Elisabeths noch am Leben. Denn 1572 hatten beide Häuser des englischen Parlaments Marias Kopf gefordert. Die Königin hätte sie wohl in der Tat gern tot gesehen, doch zögerte sie, dies auf ihre Weisung und auf englischem Boden geschehen zu lassen. Mehreren Regenten Schottlands aber bot sie im Lauf der Jahre an, ihnen Maria auszuliefern, falls sie dort unverzüglich hingerichtet würde. Doch die Schotten zauderten erst recht. Umsonst beklagte sich Maria Stuart mehrfach bei Elisabeth über ihre Haftbedingungen und vollends vergebens bat sie um ein persönliches Gespräch. Dass es stattgefunden habe, ist eine Erfindung Friedrich Schillers. Bei ihm provoziert die Gefangene ihre Herrin und Rivalin aufs Äußerste. Der Thron von England ist durch einen Bastard entweiht, der Briten edelherzig Volk durch eine listige Gauklerin betrogen. Regierte recht, so läget ihr vor mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König. Die Gefühle der Maria Stuart mag Schiller dabei treffend eingefangen haben. Königin von Frankreich und von Schottland war sie gewesen. 3 Ehen hatte sie binnen 9 Jahren hinter sich gebracht. Schlachten hatte sie geschlagen, Höflinge und Minister im Dutzend erhöht und erniedrigt, Morde zugelassen oder angestiftet, all dies vermutlich mit lauterstem katholischen Gewissen. Und nun war sie zum Nichtstun, nichts bewirken können, verdammt. Im 13. Jahr ihrer Gefangenschaft verpfändete Maria gegenüber Elisabeth I. ihre Ehre dafür, dass sie nur noch ein Königreich erwerben wolle, das himmlische. Natürlich war das gelogen. Denn 1585, 4 Jahre und mehrere Zwangsumquartierungen später, wurden Briefe von ihr abgefangen, in denen sie Pläne für eine spanische Invasion entworfen hatte. Und im folgenden Jahr korrespondierte sie mit Anthony Babington, dem Anführer einer katholisch-schottisch-spanischen Verschwörung zur Ermordung der englischen Königin. Philipp II. Von Spanien versprach, eine Invasionsarmee zu schicken, sobald Elisabeth beseitigt und Maria Stuart damit Königin von England sei. Die spanische Flotte brauchte nicht auszulaufen. Elisabeth blieb am Leben, Babington wurde aufgegriffen und hingerichtet und für Maria Stuart begann der letzte Akt. Vor dem Kronrat wurde sie des Hochverrats und des Mordkomplotts angeklagt und am 25. Oktober 1586 zum Tode verurteilt. Maria hatte ihren Richtern durchaus imponiert durch die Bravour, die Eloquenz, die unerschütterliche Selbstgerechtigkeit, mit der sie sich verteidigte. Ihre Mitwisserschaft an den beiden Verschwörungen bestritt sie bis zuletzt. Elisabeth zögerte noch, das Todesurteil zu unterschreiben. Wie würde Marias 20-jähriger Sohn darauf reagieren, König Jakob VI. Von Schottland? Ihr wurde zugetragen, dass er an seinem Thron viel mehr als am Leben seiner Mutter interessiert sei. Und so gewann sie ihn für den Handel. Du wirst nach meinem Tod König von England und die Hinrichtung deiner Mutter lässt du geschehen. Da unterschrieb Elisabeth. Es war der 1. Februar 1587. Am 7. Februar überbrachten zwei Lords Maria in ihrer letzten Residenz, Schloss Fotheringhay, die Nachricht, dass sie tags darauf enthauptet werden würde. Sie reagierte darauf mit majestätischer Ruhe, sie sei bereit zu sterben als Märtyrerin für ihre Religion. Am nächsten Morgen wurde sie in die Halle des Schlosses geführt, wo das schwarz ausgeschlagene Schafott auf sie wartete. 6 Dienerinnen begleiteten sie, eine Gruppe englischer Adliger war als Zeugen zugegen. Als der Dekan von Peterborough in den letzten Minuten ihres Lebens noch versuchte, sie zur anglikanischen Kirche zu bekehren, herrschte sie ihn an. Sie sei Katholikin, als Katholikin wolle sie sterben und die Gebete des Dekans würden ihr von geringem Nutzen sein. Als der trotzdem für sie zu beten begann, rezitierte sie mit erhobener Stimme die lateinische Liturgie. Ihr Gewand von schwarzem Atlas musste sie vor der Enthauptung ablegen. Das Schafott bestieg sie in einem Unterkleid aus scharlachrotem Samt, in der Hand bis zuletzt ein Kruzifix. Sie musste niederknien und den Kopf auf einen Holzklotz legen. Mit einer Axt schlug der Scharfrichter ihn ab und hob ihn hoch. Den Kopf einer gealterten Frau mit falschem Haar, wie Churchill schreibt. Ein Schoßhund kroch unter den Röcken des blutenden Körpers hervor. Als die Nachricht von ihrem Tod London erreichte, flammten in den Straßen Freudenfeuer auf, so Churchill weiter. Elisabeth saß allein in ihrem Gemach und weinte. Sie beklagte nicht so sehr das Schicksal einer Frau, als vielmehr das einer Königin. Die Verantwortung für diese Tat wälzte sie mit einiger Mühe auf ihre männlichen Ratgeber ab. Die katholische Welt war empört. Und Philipp II. Von Spanien rüstete die Armada aus, die gewaltige Flotte, mit der er im folgenden Jahr England nun endlich erobern und züchtigen wollte. Wie bekannt gelang ihm das nicht. Stattdessen konnte Elisabeth die Grundpfeiler des künftigen britischen Weltreichs errichten. Als sie 1603 starb, kinderlos, bestieg in der Tat Marias Sohn, Jakob VI. Von Schottland, als Jakob I. auch den englischen Thron. Er vollbrachte das, wovon seine Mutter vergeblich geträumt, wofür sie ihr Leben preisgegeben hatte. Nun waren die beiden Länder in Personalunion vereint, mit Schottland als dem weit schwächeren Partner. Dies noch mehr, seit Oliver Cromwell 1651 den wiederum aufrührerischen Schotten die endgültige militärische Niederlage bereitet hatte. 1707 schließlich verschmolzen die beiden Länder unter englischer Regie und mit Hilfe englischer Bestechungsgelder zu Großbritannien. Hätte Maria Stuart diesen Weg verbauen können, wenn sie weniger von Leidenschaften getrieben worden wäre? Nicht das hochfahrende, maßlose, gewissenlose ihres Charakters führte sie in den Untergang, denn die meisten Sieger sind aus demselben Holz geschnitzt. Was ihr zum Siegen fehlte, war die eiskalte Zielstrebigkeit, die ihre Gelüste gebändigt hätte. Wahrscheinlich aber wäre ihr kleines Schottland gegen das große, gierige England so oder so verloren gewesen. Winston Churchill, einer, über den keiner siegen konnte. Die meisten großen Verlierer haben nur einmal, aber damit ein für allemal verloren. Die verjagten Könige, die gestrauchelten Dichter, die vom Schicksal geprügelten Genies. Andere hatten eine Chance, wieder aufzustehen, nachdem sie gefallen waren, und nahmen sie wahr. Politiker vor allem, Feldherren, Sportler. Hat sich einer gar viermal aufgerappelt nach tiefem Sturz wie Winston Churchill, so könnte man ihn ein Stehaufmännchen nennen. Wer kennt es noch, das einst beliebte Kinderspielzeug, eine kleine Puppe mit Blei im abgerundeten Boden, die sich allein wieder aufrichtete, wie man sie auch herumstieß. Auch unter Menschen, schrieb Ludwig Tieck, gäbe es Kerls, die fallen immer wie die Stehaufe und die Katzen auf die Beine, man mag sie herumwerfen, wie man will. Es geht hier also nicht um solche Männer, die es verstanden, stets oben zu bleiben, die großen Opportunisten und Überlebenskünstler. Talleyrand zum Beispiel, Außenminister erst der Revolutionsregierung, dann des Kaisers Napoleon, der ihn als Scheiße im Seidenstrumpf bezeichnet haben soll, dann des Königs Ludwigs des 18. oder André Gromyko, der sich 28 Jahre lang unter 5 Parteichefs als Außenminister im Amt hielt. Stehaufe dagegen sind solche, die nach einer dramatischen Niederlage alle Welt verloren gab, aber sie kamen wieder. Angenehme Menschen sind wohl auch die Stehaufe nicht. Zerfressen von Machtgier müssen sie sein. Wie sonst sollten sie es schaffen, sich immer wieder aufzurichten? Winston Churchill hat 4-mal verloren, 4-mal erhob er sich wieder, schüttelte den Staub von den Knien und erfocht den nächsten Sieg. Mit 31 Jahren war er Unterstaatssekretär für die britischen Kolonien, schon mit 35 Innenminister und 1911 mit 36 hatte er sich eine der spektakulärsten Positionen auf Erden erkämpft. Erster Lord der Admiralität, Herr über die gewaltigste Kriegsflotte der Welt. 1915 versuchte er mit seinen Schlachtschiffen Istanbul zu erobern, die Hauptstadt des mit Deutschland verbündeten Osmanischen Reichs, in der Hoffnung, das könnte unter diesem Schock aus der Kriegsfront ausbrechen. Von Landtruppen unzulänglich unterstützt und eigensinnig auf der Idee beharrend, die Flotte könnte es in den Dardanellen im Alleingang schaffen, musste Churchill nach 2 Monaten zugeben, dass die Operation gescheitert war. Am 17. Mai 1915 wurde er als erster Lord der Admiralität entlassen. Der einzige seiner 4 Abstürze, den er selbst verschuldet hatte. »Ich bin erledigt«, sagte er zu Freunden. »Mit mir ist es vorbei.« Da er bis 1900 Soldat gewesen und da er außerstande war, den Weltkrieg untätig an sich vorüberziehen zu sehen, ließ er sich als Major reaktivieren und nach Frankreich schicken. Freilich für kaum ein Jahr. Denn zu Heldentaten fand sich keine Gelegenheit und sich im Schützengraben als ehemaliger Flottenchef bestaunen zu lassen, war ihm zuwider. So berief er sich im Mai 1916 auf sein Unterhausmandat und kehrte als Zivilist nach London zurück. Es fehlte nicht viel und um den Verlierer von den Dardanellen wäre es still geblieben für immer. Im Juli 1917 jedoch erinnerte sich Lloyd George, seit 1,5 Jahr Regierungschef, dieses bulligen, energiegeladenen und nun offensichtlich unterforderten Politikers und ernannte ihn zum Rüstungsminister. Mit seinem ganzen aufgestauten Eifer warf Churchill sich sofort auf ein Projekt, das er 1914 hatte liegen lassen müssen. Den Bau gepanzerter Landschiffe hatte er dem Heer damals vorgeschlagen, nach Art der Raupenschlepper, wie sie in Amerika schon Ackergeräte zogen. Die brauchte man nur mit einem Stahlpanzer zu versehen und mit Maschinengewehren zu bestücken, aber die Generale hatten den Kollegen von der Marine ausgelacht. Doch ein Komitee für Landschiffe, damals von Churchill ins Leben gerufen, war aktiv geblieben. Nun konnte er die Produktion sogleich in Gang setzen, Tank hieß das Tarnwort für die neue Waffe, und schon im November 1917 überrollten 324 dieser Tanks bei Cambrai die deutsche Front. Nur 6 Stundenkilometer schnell, aber durch kein natürliches Hindernis aufzuhalten und schon gar nicht durch die bis dahin kampfentscheidende Waffe, die Maschinengewehre in den Schützengräben. Die britische Führung war über den Erfolg so verblüfft, dass sie es versäumte, ihn auszunutzen. Am 8. August 1918 jedoch, 9 Monate später, gelang es den Alliierten an der Somme, mit 450 Panzern die deutsche Front zu sprengen, was den Chef des deutschen Landheers Erich Ludendorff so erschütterte, dass er mit diesem Tag den Krieg verloren gab. Nach dem Waffenstillstand blieb Churchill im Amt, bis Lloyd George 1922 stürzte und Churchill mit ihm, diesmal unverschuldet. Doch seine Niederlagen häuften sich, in 3 Jahren, in 3 Wahlkreisen, 3 verlorene Wahlen zum Unterhaus. 1924 fand Churchill sich plötzlich als Schatzkanzler wieder, nach dem unverdienten Sturz, nun ein kaum verdienter Aufstieg, von Finanzen verstand er wenig. Und hatte der neue Premier Stanley Baldwin nicht einen Mann berufen, der bei den Konservativen immer noch als Verräter galt, weil er 1904 zu den Liberalen übergetreten war? Vermutlich wollte Baldwin diesen Wortführer der rechten und gefürchteten Rhetoriker lieber ins Kabinett einbinden, als ihm im Unterhaus gegenüberzustehen. 1929 wurde Baldwin gestürzt, Churchill fiel mit ihm nun zum dritten Mal. Und für ihn begannen 10 schlimme Jahre. Er schrieb historische Bücher und war ein angesehener Kolumnist in großen Zeitungen. Im Unterhaus aber wurde er kaum noch beachtet. Ja, immer häufiger wurde er als lästig empfunden. Zunächst attackierte er Londons Konzessionen an Gandhi in Indien, die er als ausverkauftes Empire denunzierte. Von 1933 an warnte er mit zunehmendem Ingrimm vor Hitler. In einer Zeit, da Großbritannien sich mehr und mehr aufs Appeasement einstellte, die Schlichtung, die Beschwichtigung. Als im Mai 1937 Neville Chamberlain die Regierung übernahm und eine elastische Nachgiebigkeit gegen Hitler zur ausdrücklichen Politik erklärte, da wusste Churchill, schreibt Sebastian Haffner, dass er sich mit jeder unheilverkündenden Rede nur immer unmöglicher machte. Es muss für ihn selbst unheimlich gewesen sein, als einzigen Halt und einzige Hoffnung die Sicherheit der kommenden Katastrophe zu haben. Aber die hatte er. Ohne Churchill hätte Hitler triumphiert. Und ohne Hitler wäre Churchill als ein brillanter Versager und Anachronismus verstorben. Churchill schrieb am 21. Juli 1939 in seiner Kolumne »Eine despotische Macht trifft ungeheure Vorbereitungen für einen baldigen Angriff«. So schlimm es auch im Innern Deutschlands aussehen mag, zumindest zu Anfang, wird diese Macht grauenhaft präzise funktionieren. Am 1. September? Mit Deutschlands Überfall auf Polen wurde plötzlich klar, dass Winston Churchill kein Fossil, sondern ein Hellseher war. Und am 3. September passierte es. England erklärte Deutschland den Krieg und Chamberlain ernannte den 64-Jährigen zum ersten Lord der Admiralität. Winnie is back, schrien die Matrosen. Zurück nach 24 Jahren. Dass der deutsche Überfall auf Norwegen im April 1940 der geplanten englischen Invasion zuvorkam, wurde Churchill freilich als Versagen angekreidet. Doch am 10. Mai 1940 schlug die große Stunde seines Lebens. Hitler begann mit dem Angriff auf Holland, Belgien und Frankreich. Chamberlain trat zurück. Churchill wurde zum Premierminister gewählt. Der Prophet eben jenes Verhängnisses, das nun eingetreten war. Der zweimalige Flottenchef. Der gloriose Rüstungsminister von 1917, die Bulldogge, der man das Zurückbeißen zutraute. »Ich darf dem Leser nicht verheimlichen«, schrieb Churchill in seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs, »dass ich, als ich gegen 3 Uhr früh zu Bett ging, eine tiefe Erleichterung empfand. Endlich hatte ich die Macht über das Ganze und konnte Weisungen erteilen. Mir war zumute, als wäre mein bisheriges Leben nur eine Vorbereitung auf diesen Augenblick gewesen. Ich war sicher, dass ich nicht scheitern würde, deshalb schlief ich gut.« Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time rief Churchill 1940 zum Mann des Jahres aus. Mehr als ein Jahr lang stand er allein gegen Hitlers Kriegsmaschine und oft gegen den Defätismus, der in England grassierte. Und bis 1945 blieb er der Wortführer, der Einpeitscher der Anti-Hitler-Koalition. Aber was geschah kurz nach dem Sieg am 25. Juli 1945, mitten während der Potsdamer Konferenz, in der die Sieger über das Schicksal Deutschlands entschieden? Die britischen Wähler schickten ihren Kriegspremier nach Hause und gaben der Labour-Partei unter Clement Attlee mit 393 zu 213 Sitzen das Mandat, mit ihrem Verstaatlichungsprogramm den Frieden einzuläuten. Als alle unsere Feinde entweder bedingungslos kapituliert hatten oder im Begriff standen, es zu tun, wurde ich von der britischen Wählerschaft unverzüglich von jeder weiteren Führung der Geschäfte entbunden, schrieb Churchill doppelsinnig. Die Welt war verblüfft. Viele Engländer waren es auch. Und Churchill litt zusätzlich unter der Sorge, Amerika hege zu wenig Misstrauen gegen den ungeheuren Machtzuwachs der Sowjetunion und ihre Expansionsgelüste. Schon im Mai 1945, noch als Premierminister, hatte Churchill Präsident Truman, dem Neuling im Weißen Haus, seit dem Tod Roosevelts am 12. April geschrieben, Stalin habe von Lübeck bis zur Adria einen eisernen Vorhang niedergehen lassen. Der berühmte Begriff, den Churchill öffentlich erst 1946 verwendete. Und dahinter entfalte er rücksichtslos seine Macht. So wuchs Churchill nun über 70 in 3 neue Rollen hinein. Die des Mahners, der das nächste Unheil verkündete, vom Herbst 1945 an die des Oppositionsführers im Unterhaus und auch noch die des Autors einer sechsbändigen Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Time ernannte ihn für 1949 zum zweiten Mal zum Mann des Jahres und 1953 bekam er auch noch den Nobelpreis für Literatur. Aber wonach stand ihm der Sinn? Nach Aktion, nach der Macht. Im Oktober 1951 wurde Churchill, 76 Jahre alt, noch einmal zum Premierminister gewählt. Mit diesem letzten Sieg jedoch errang er keine Triumphe mehr. Schwerhörig war er geworden, er ertappte sich bei Gedächtnislücken und es kam vor, dass der große Rhetor sich verhaspelte. Im Juni 1953 ließ er sich für einen Monat von seinen Pflichten entlasten, hieß es im Regierungsbulletin. Er hatte einen Schlaganfall erlitten. Sein 80. Geburtstag am 30. November 1954 war seine letzte Siegesfeier. In der Westminster Hall huldigte England seinem alten Löwen. Am 6. April 1955 trat Churchill, von seinen Parteifreunden seit langem bedrängt, endlich zurück. Er selbst empfand das nicht nur als Abschied von der Politik, sondern vom Leben überhaupt, schreibt Sebastian Haffner. Er lebte noch fast 10 Jahre. Von diesen 10 Jahren ist nichts mehr zu berichten. Sie begannen in Bitterkeit. Die Bitterkeit ging über in Schwermut und Langeweile. Und die Langeweile in langsames Erlöschen. Allmählich, als die Jahre vergingen, fiel es auf, dass er nicht starb. Der Tod traf ihn mit 90. Es ist alles so langweilig, sollen seine letzten Worte gewesen sein. 4-mal war er wieder auferstanden nach tiefem Sturz, 1915 in Schande entlassen als erster Lord der Admiralität, 1922 entlassen als Kriegsminister, 1929 als Schatzkanzler, 1945 als Premier gestürzt. Die endgültige Niederlage war biologischer Art. Sie trifft uns alle, aber vielleicht litt Churchill als einer, der dem Schicksal so oft Trotz geboten hatte, mehr als andere darunter, dass es ihm nun an die Gurgel griff. Rainer Barzel, der Mann, der fast Bundeskanzler geworden wäre. Barzel? Ist das nicht der greise Ehrengast auf Staatsempfängen, mit dem selten einer redet? Ein Mensch von vorgestern? Das lebende Denkmal des Verlorenhabens? Hat er nicht ein Ding gedreht, irgendwann im vorigen Jahrhundert, und auf die Schnauze gefallen ist er auch? Ja, er hat und er ist. Bundeskanzler wäre er geworden im April 1972, hätten da nicht 2 gekaufte Abgeordnete gegen ihn gestimmt. Bei mindestens einem der beiden kam das Bestechungsgeld aus Ost-Berlin, das ist aktenkundig. Beim anderen darf man wählen, wer sich zu Recht rühmt, so wirksam bestochen und damit die Regierung Brandt gerettet zu haben, wiederum das Ministerium für Staatssicherheit oder die SPD. Das und wie die deutsche Politik damals von der Stasi gesteuert worden ist, bleibt bemerkenswert bis heute. Und dass die Demütigung von 1972 nur die erste von 5 Niederlagen war, die er öffentlich einstecken musste, mehr als die meisten Menschen, das macht diesen Dr. Jua Rainer Candidus Barzel interessant genug. Auch wenn niemand darauf wetten würde, dass unter seiner Regierung die Bundesrepublik Deutschland ein besseres, erfolgreicheres, glücklicheres Land geworden wäre. Unstreitig aber war Rainer Barzel, geboren 1924 in Ostpreußen, im Zweiten Weltkrieg Leutnant der Luftwaffe, ein hochintelligenter Mensch mit mehr Redlichkeit in sich als die meisten Politiker. Noch dazu in seinen großen Jahren mit erzvernünftigen, jedenfalls durchaus mehrheitsfähigen Ansichten und über die Parteigrenzen hinweg als vertrauenswürdig geschätzt. Aber dies der Mehrzahl der Bundesbürger klarzumachen gelang ihm nie. Ja, nicht einmal die eigene Partei hat ihn geliebt. Seine politische Karriere begann Barzel 1955. Er wurde Berater des CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold, und sein Redenschreiber. 1957 zog er für die CDU in den Bundestag ein und blieb in ihm 30 Jahre lang. Schon 1960 rückte er in den CDU-Bundesvorstand auf. Der 85-jährige Konrad Adenauer, 1961 zum 4. Mal zum Bundeskanzler gewählt, diesmal aber unter einigen Mühen, warf ein Auge auf den fast ein halbes Jahrhundert Jüngeren und gab ihm den Auftrag, für die CDU die Zukunftsperspektive zu umreißen. Ostern 1962 legte Barzel seine Studie vor, in der es hieß, es sei eine neue Generation herangewachsen, die Hitler, Krieg und Not nicht mehr erlebt habe und der Wohlstand selbstverständlich sei. Das religiöse Interesse sei rückläufig, Autorität gerate in Misskredit, Atomzeitalter und Automation schafften neue Bedingungen und die Freizeit werde wichtiger als die Arbeit. Das war eine scharfsichtige Diagnose. Eine Therapie enthält der veröffentlichte Teil der Studie nicht. Noch im selben Jahr, 1962, machte Adenauer den 38-Jährigen zum Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. In dieser Eigenschaft war er kein Scharfmacher gegen den Kommunismus und die DDR, wie er dies in der Tat gewesen war. Als von Adenauer berufener Vorsitzender des Kampfbundes Rettet die Freiheit, der dem amerikanischen Senator McCarthy in der Hatz auf tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten nacheiferte. Dieses Image wurde Barzel nie wieder los. Auch sein allzu glattes Gesicht und seine etwas ölige Stimme waren seiner Beliebtheit im Wege. Sogar in seinem Namen fand sich Futter für Kabarettisten. Zum Bürzel schlugen sie die Brücke der Schwanzwurzel der Vögel. Ja, sie erfanden ein Tier namens der gemeine Waldbarzel, das sogar glaubhaft zoologisch klang. Im Bundestagsausschuss für gesamtdeutsche Fragen arbeitete Barzel durchaus fruchtbar mit dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Herbert Wehner zusammen. Zu DDR-Anwälten knüpfte er Kontakte, um den Freikauf politischer Häftlinge einzufädeln. Und 1966 plädierte er vor dem American Council on Germany in New York für eine Entspannungspolitik gegenüber dem Osten, die der Meinung der SPD nahe kam und von der Mehrheitsmeinung der CDU/CSU weit entfernt war. Wer nicht handelt, wird behandelt, hieß sein Kernsatz. Seit 1964 hatte Barzel eines der einflussreichsten Ämter der Republik inne, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag. Da machte er sich Hoffnung, nach dem Sturz von Ludwig Erhard im November 1966 der Bundeskanzler der Großen Koalition zu werden, die nun an die Stelle der CDU/CSU/FDP-Regierung trat. Dass er Kurt Georg Kiesinger das Feld überlassen musste, war die erste große Enttäuschung in seinem Leben. Eine seiner 5 öffentlichen Niederlagen war es noch nicht. In den 3 Jahren der Großen Koalition sorgte Barzel zusammen mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Helmut Schmidt dafür, dass das heikle Bündnis geräuscharm funktionierte. Noch 2001 schrieb Barzel, wie Helmut Schmidt würde er regiert haben, wenn er nicht 1972 um das Amt betrogen worden wäre. Und noch 2004 nannte Helmut Schmidt in einem Fernsehinterview Barzel einen Freund, einen Menschen, auf den man sich verlassen kann. 1968, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, den Wortführer der revoltierenden Studenten, war es Barzel, der dafür plädierte, das Gespräch mit der außerparlamentarischen Opposition zu suchen, in heftigem Widerspruch zu Bundeskanzler Kiesinger und dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Aus den Bundestagswahlen von 1969 ging die CDU/CSU wieder als stärkste Partei hervor und Kiesinger als der scheinbare Sieger. Dem Fraktionsvorsitzenden Barzel bot er im neuen Kabinett das Außenministerium an. Doch der SPD-Vorsitzende Willy Brandt, noch Außenminister, überspielte Kiesinger und bildete eine Koalition mit der FDP. Vor allem zu dem öffentlich verkündeten Zweck, die Politik der Aussöhnung mit Polen und der Sowjetunion voranzutreiben. Eine Politik, die von der CSU, von Teilen der CDU und von den vertriebenen Verbänden als Preisgabe deutschen Territoriums attackiert wurde. Brandt stützte sich dabei auf jene Mehrheit von nur 12 Mandaten, die ihm 2,5 Jahre später zum Verhängnis geworden wäre, hätte nicht die doppelte Bestechung ihn gerettet. Im Oktober 1971 stellte sich Barzel, weiterhin Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion und nun Sprecher der Opposition, einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz der CDU nach dem Rücktritt Kiesingers. Und mit großem Vorsprung siegte er über den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl. Diese Niederlage hat Kohl mir nie verziehen, schrieb Barzel 30 Jahre später. Im selben Oktober 1971 begann das Bröckeln in der sozialliberalen Koalition. 3 FDP-Abgeordnete traten aus der Partei aus. Die Regierungsmehrheit schrumpfte auf 6 Mandate zusammen. Die 3 Rebellen gehörten dem rechten Flügel der FDP an und protestierten damit gegen die Ostpolitik der Koalition. Im Januar 1972 wechselte sogar ein SPD-Abgeordneter zur CDU hinüber, Herbert Hupka, der kämpferische Vorsitzende der Landsmannschaft der Schlesier. In der Koalition schrillten die Alarmglocken. 3 Monate später, im April 1972, fallen die Würfel. Zwei weitere FDP-Abgeordnete sagen Barzel vertraulich ihre Unterstützung zu. Und das heißt PAT, 248 zu 248. Die Regierung Brandt hat keine Mehrheit mehr. 22. April, da kündigt der niedersächsische Bauer Wilhelm Helms seinen Austritt aus der FDP-Fraktion an. Für Barzel also 249, für Brandt noch 247 Stimmen. 24. April vor dem Bundesvorstand der CDU kündigt der Partei- und Fraktionsvorsitzende Barzel an. In 3 Tagen werde er versuchen, den Bundeskanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen. 3 Vorstandsmitglieder stimmen dagegen, darunter der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Ihn besucht noch am selben Tag ein sowjetischer Botschaftsrat, um ihm zu seinem tapferen Verhalten zu gratulieren. Weizsäcker seinerseits beglückwünscht den Diplomaten zu seiner schnellen Arbeit. Die Episode zeigt, wie genau die sowjetische Regierung das Schicksal der Regierung Brandt und seiner Ostpolitik verfolgt. Dass sie selber Schicksal spielt, ahnt zu der Zeit noch keiner, es sei denn Herbert Wehner. Barzel warnt unterdessen vor zu viel Siegesgewissheit. Bei 2 der Stimmen aus der FDP handelt es sich ja nur um vertrauliche Zusicherungen und die Wahl des Bundeskanzlers ist geheim. Und wie soll mit der erhofften Kanzlermehrheit von 1 Stimme dann regiert werden? Die FDP würde sich weigern, aus ihrer Koalition mit der SPD auszuscheiden. Aber da schon 6 ihrer Abgeordneten sich für Barzel entschieden haben, kann man nicht hoffen, dass die FDP sich spaltet? Was daraus entstünde, spottet die SPD, wäre freilich eine Lumpensammlermehrheit. Doch zunächst geht es um die Kanzlerwahl und da wird schon mal für 2 Tage danach ein Flug nach Moskau gebucht für Barzels designierten Außenminister Gerhard Schröder, eine zufällige Namensgleichheit mit dem späteren Bundeskanzler. Schröder soll in Moskau unverzüglich Barzels Kurs verdeutlichen, im Prinzip für die Ostverträge. Aber nur mit einer Zusatzerklärung, die das Recht der Deutschen auf ihre Wiedervereinigung bekräftigt. In den Regierungsparteien herrscht Weltuntergangsstimmung am Morgen des 27. April. In Telegrammen, Telefonaten, Gesprächen unter 4 Augen versuchen die Führer von SPD und FDP bis zur letzten Minute die Reihen zusammenzuhalten. 2 kranke Abgeordnete, je einer aus 2 Lagern, werden im Rollstuhl in den Plenarsaal gefahren. Walter Scheel, Außenminister und FDP-Vorsitzender, eröffnet die Debatte mit dem leidenschaftlichen Appell an Barzel: Machen Sie unser Land und sich selber nicht unglücklich, indem Sie eine Regierung etablieren wollen, die sich auf politische Überläufer stützen müsste. Zur geheimen Abstimmung muss ein Abgeordneter nach dem anderen zur Urne gehen. Entsprechend zieht sie sich hin. Die Fernsehübertragung hat eine Einschaltquote wie beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. In vielen Fabriken und Büros ruht die Arbeit. Viele Betriebsräte haben für den Fall von Brandts Sturz zu Warnstreiks aufgerufen. Die meisten Abgeordneten der Regierungsparteien verweigern die Teilnahme. Sie sind gar nicht im Saal oder sie bleiben sitzen. Diese Parole hat Herbert Wehner ausgegeben, der seit 1969 der Vorsitzende und Einpeitscher der SPD-Fraktion ist. Denn nur wer nicht wählt, gibt das eindeutige Signal, dass er nicht für Barzel gestimmt haben kann. Der braucht so oder so die absolute Mehrheit aller Abgeordneten, jene 249, auf die er zählen zu können glaubt, seit der Bauer Helms die Mehrheit Brandts gekippt hat. Die Auszählung scheint noch gar nicht beendet, da tritt ein Abgeordneter auf Brandt zu und flüstert ihm etwas ins Ohr. Brandt zeigt ein verblüfftes, dann triumphierendes Lächeln. 2 Minuten später verließ der Bundestagspräsident das Ergebnis: 247 Stimmen für Rainer Barzel, 2 zu wenig. Da wird getobt, gebrüllt, gelacht, geweint im Parlament. In den Büros, in den Fabriken, auf den Straßen. Abgeordnete der Koalition fallen einander in die Arme. Brandt führen sie im Triumph zur Regierungsbank zurück. Was Barzel widerfährt, sieht man im Fernsehen. Er sitzt still, er bleibt ganz einsam und ungläubig schüttelt er langsam mehrfach den Kopf. 2 Stimmen! Wer ist umgefallen? Wer hat den großen Plan durchkreuzt? In der ersten Ausgabe nach Brandts Sieg deutet der Spiegel an, hier sei Korruption im Spiel gewesen. Nur mit solcher Hilfe habe Barzel sich eine Chance ausrechnen können. Korruption, ja, nur eben nicht zu Brandts, sondern zu Barzels Lasten. Misstrauen geht um im Bundestag, zumal in der Fraktion der CDU-CSU. Saßen hier die beiden Verräter? Der eine Fall wird 13 Monate später, der andere erst 27 Jahre später aufgeklärt. Julius Steiner, CDU-Abgeordneter aus Stuttgart, 47 Jahre alt, Alkoholiker, ohne Beruf außer dem eines Hinterbänklers im Bundestag, bezichtigte im Mai 1973 im Spiegel sich und den SPD-Fraktionsgeschäftsführer Karl Wienand, dass der ihm 50.000 Mark zugesteckt und damit seine Stimme gekauft habe. Wienand stritt das ab. Die SPD-Fraktion stellte sich hinter ihn und das war dem Spiegel zufolge das verheerende Vertrauensvotum einer benebelten Fraktion. Dass die führenden Männer der SPD das wussten und insoweit die Bestechung billigten, dafür gibt es zwei starke Indizien über die Aussage Julius Steiners hinaus. Die Sternreporterin Wiebke Bruns schrieb 1998 im Rückblick, Willy Brandt habe ihr im Sommer 1973, also kurz nach Steiners Beichte, in seinem norwegischen Ferienhaus, wo sie zu Gast war, in verschlungenen Sätzen zu verstehen gegeben. Wenn eine Politik von hoher moralischer Reinheit in Gefahr sei, von einer schmutzigen Politik verdrängt zu werden, so dürften die Hüter der Reinheit nicht davor zurückschrecken, diese Gefahr notfalls mit Tricks von ähnlicher Schmutzigkeit abzuwenden. Wiebke Bruns war, wie sie schrieb, ziemlich fassungslos. Das andere Indiz? 1980 gab der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner im NDR in seiner typischen zerrupften Redeweise folgende Darstellung der Affäre. Nein, nein, dies war schmutzig. Ein Fraktionsvorsitzender muss wissen, was geschieht und was versucht wird, um einer Regierung den Boden unter den Füßen zu entziehen. Die Regierung selber muss das alles gar nicht wissen. Ich habe immer gewusst, einer muss der Dumme sein und das war immer ich. Nun aber der Wettlauf um den Ruhm der Bestechung. 1993 behauptete Markus Wolf, Chef der Auslandsspionage der DDR, es sei die Stasi gewesen, die die Stimme Julius Steiners für 50.000 Mark gekauft habe. Der Spiegel, der dies im November 2000 berichtete, gab auch den Namen des anderen bestochenen Preis. Die Bundesanwaltschaft, schrieb das Magazin, habe zwei Wochen zuvor dem Bundesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, er heiße Leo Wagner. Und der jedenfalls sei vom Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit bestochen worden. Wagner war langjähriger parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 1975 wurde er hochverschuldet zum Rücktritt von diesem Amt gedrängt und 1980 wegen Betrugs zu einer Haftstrafe mit Bewährung verurteilt. Diese beiden also, Steiner und Wagner, waren es, die Rainer Barzel um seinen Sieg betrogen und ihm die erste, die demütigendste, die berühmte seiner fünf öffentlichen Niederlagen bereitet haben. Die folgenden vier waren von der üblichen Art. Ein Politiker wird das Opfer der Machtverhältnisse und seiner eigenen Eigenschaften. Schon am Tag nach dem Scheitern des Misstrauensvotums am 28. April erleidet Willy Brandt nun doch eine Niederlage. Der Haushalt des Bundeskanzlers wird mit 247 zu 247 Stimmen abgelehnt. Neuwahlen liegen in der Luft. Aber die FDP hält ihre Chancen für schlecht. Die CDU-CSU wäre mit einem Kanzlerkandidaten Barzel nicht mehr glücklich und ein anderer ist nicht in Sicht. Zunächst geht es ohnehin um die Ostverträge. Brandt wirbt bei Barzel, Barzel wirbt in der CDU um Zustimmung. Wir dürfen das Vertragswerk nicht scheitern lassen, heißt seine Parole. Wir müssen nur ein paar Klarstellungen vornehmen. Am 9. Mai einigt sich eine Redaktionskommission der drei Bundestagsfraktionen unter dem Druck der CDU-CSU auf den Text einer Entschließung, die zusammen mit den Verträgen in Moskau förmlich übergeben werden und dadurch völkerrechtliche Wirkung haben soll. Die Verträge nehmen einen Friedensvertrag nicht vorweg. Sie berühren nicht das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung und nicht das Recht der Bundesrepublik für die Wiedervereinigung Deutschlands einzutreten. Dies vor allem. Egon Bahr, der Verhandlungsführer der SPD, hatte das blockieren wollen. Ein Erfolg also für Barzel, für die Unionsparteien und für die Wiedervereinigung. Der CDU-Vorstand billigt den Entwurf. Aber in der CDU-CSU-Fraktion stößt Barzel auf den erbitterten Widerstand von Franz Josef Strauß. Die CSU wird ablehnen, es sei denn, die gesamte Fraktion enthielte sich der Stimme. Das ist der Kompromiss, auf den Barzel und Strauß sich schließlich einigen. So geschieht es. Die Ostverträge können das Parlament passieren. Aber Barzel hat sich, heißt das überwiegende Presseecho, als eine Marionette an der Hand von Strauß erwiesen. Am 20. September 1972 ist es dann soweit, dass Brandt im Bundestag die Vertrauensfrage stellt, die Abstimmung diesmal planmäßig verliert und damit den Weg zu den längst überfälligen Neuwahlen freimacht. Gewählt wird am 19. November Barzel gegen Brandt, zweite Runde. Barzel hat nicht weniger als 4 Handicaps. Eine Mehrheit der Wähler muss das so empfunden haben. Er wollte den lieben Willi stürzen und sowas tut man nicht. Dabei hat er auch noch verloren und Verlierer mag man nicht. Sein klares Engagement für die Ostverträge und die von ihm ertrotzte Verbesserung an ihnen sind vergessen, denn unter dem Druck von Strauß hat er einen Eiertanz aufgeführt. Und schließlich, welcher Mangel an Ausstrahlung, an Charme mit Willy Brandt verglichen. Der findet im Wahlkampf so viel öffentliche Unterstützung aus prominentem Munde, so viele fast religiöse Verehrung, wie nie vor ihm ein Kanzler oder Kanzlerkandidat. Über Barzel wiederum setzt der FDP-Vorsitzende Walter Scheel den schlimmen Spruch in Umlauf, das wäre die schlechteste Regierung, seit Caligula sein Pferd zum Konsul machte. So wird die SPD zum ersten Mal seit 1932 die stärkste Partei im deutschen Parlament. 45,9% für Brandt, 44,8% für Barzel. Und zugleich ist die FDP so gestärkt, dass Brandt nun mit einer komfortablen Mehrheit weiterregieren kann. Bis 1974, da folgt Helmut Schmidt ihm nach. An sich haben sich die beiden Unionsparteien gegenüber der Kiesinger-Wahl von 1969 nur um 1,3% verschlechtert. Barzel hat sich also keineswegs blamiert, aber verloren hat er wieder einmal. Und die CDU, mehr noch die CSU, nimmt ihm übel, welche Rolle er ihnen in der Ostpolitik aufgenötigt hat. Die Quittung folgt schon 1973. Als CDU-Vorsitzender wird Barzel nun abgelöst von Helmut Kohl, Niederlage 3. Und im selben Jahr tritt er als Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion zurück, Niederlage 4. Zermürbt von der Opposition in den eigenen Reihen und verärgert darüber, dass die Fraktion auf Drängen von Strauß gegen den UDO-Beitritt der beiden deutschen Staaten gestimmt hat. Nachfolger als Fraktionsvorsitzender Karl Carstens, der spätere Bundespräsident. Barzel tritt in eine Anwaltskanzlei ein. 1977 verübt seine einzige Tochter Selbstmord. 1980 stirbt seine erste Frau an Krebs. Ganz beendet ist seine Karriere in der Politik noch nicht. Von 1980 bis 1982 ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. 1982 macht der neue Bundeskanzler Helmut Kohl ihn sogar noch einmal zum Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, wie das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen jetzt heißt. Ja, 1983 lobt Kohl nach seinen triumphalen 48,8% seinen alten Intimfeind ins Amt des Präsidenten des Deutschen Bundestags empor. Der ist nach Protokoll der zweite Mann im Staat und Barzel scheint das zu genießen. Als er seinem Widersacher nach dessen neuerlicher Wahl zum Bundeskanzler den Eid auf die Verfassung abnimmt, ziehen die beiden viele lauernde Blicke auf sich. Schon 1984, nun 60 Jahre alt, muss Barzel auch noch sein letztes Amt niederlegen. Niederlage 5 und Schluss. Denn der Anwaltskanzlei, in der er bis 1982 tätig war, wird nachgesagt, sie habe im Zusammenhang mit einer Parteispendenaffäre dubiose Steuerbefreiungen für den Flick-Konzern erwirkt. Die Unionsfraktion legt Barzel den Rücktritt nahe. Dass sein Nachfolger Philipp Jenninger ihn später mit einer Ehrenerklärung voll rehabilitiert, mag ihn trösten. Aber die Karriere ist vorbei. 1987 legt Rainer Barzel sein Bundestagsmandat nach 30 Jahren nieder. 7 Bücher hat er seitdem geschrieben. Eines über Ostpreußen, die anderen mit politischen Appellen und Rückblicken. Zuletzt Ein gewagtes Leben, die Autobiografie, der die Kritiker Pathos nachsagen und natürlich manche Schönfärberei. Schon 1979 hatte er törichterweise einen Roman publiziert. Das Formular. Doch die böse Presse würdigte das Werk meist nur in der Form, dass sie die Passage zitierte, in der der Held vor Angst eine langgezogene Blähung streichen lässt. Ein Leben ohne Fortünen, einmal fürchterlich betrogen, dann immer wieder in die Knie gezwungen. Vielleicht, weil es ihm an der Witterung für den richtigen Augenblick fehlte. Oder an der letzten Brutalität des Machtwillens, wie Strauß und Kohl sie besaßen. Vielleicht auch, weil er eines absolut nicht zu stiften vermochte, Sympathie. Dass man ihn jedoch aus der Geschichte habe jagen müssen, um nach den Worten Willy Brandts eine schmutzige Politik zu verhindern, das ist eine jener perfiden Legenden, die man den Verlierern wozu sind sie schließlich welche, gern auch noch um die Ohren schlägt. Ein Hoch auf die Antihelden. Sieger bewundern wir, Sieger hassen wir. Unsere Zuneigung gewinnen sie nur manchmal, unser Mitgefühl nie. Eher sind es die Gescheiterten, die Betrogenen, die sich unsere Sympathie verdienen, und dazu die Heerschar derer, die nie auch nur auf einem Podest gestanden haben, von dem sie hätten stürzen können. Es ist nun einmal so, dass einer umso leichter an die Spitze kommt, je verbissener er darauf hinarbeitet, je brutaler er seine Ellenbogen einsetzt. So dass ich in meinem Buch Die Sieger, entstanden aus der neugierigen Frage, wie kommt man ins Lexikon, das Fazit ziehen musste, wer im Lexikon verzeichnet ist, war mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Scheusal als einer, der nicht im Lexikon verzeichnet ist. Wer nie den Ehrgeiz hatte, berühmt zu werden, den finden wir fast immer angenehmer. Und wer noch dazu jeden Nasenstüber des Schicksals heiter wegsteckt, der findet unseren Beifall. Oder gehört der gute Verlierer zu den edlen Charakteren, die uns verdächtig sein sollten, wie die Süddeutsche Zeitung in ihrem Streiflicht schrieb? Meist sei er ja ein langweiliger Mensch. Solche Leute spielen Tennis, um in der frischen Luft zu sein, nicht um den Gegner zu vernichten. Der Spott der Süddeutschen Zeitung macht deutlich, wem der Preis gebührt. Im Zirkus ist der gute Verlierer institutionalisiert, im Märchen verzaubert er uns. Der Clown macht eine Schau daraus, dass ihm alles misslingt, dass er verhöhnt und übertölpelt wird und dass er dies entweder fröhlich erträgt oder uns noch mit seinen Tränen lachen macht. Hans im Glück tauscht einen Klumpen Gold so lange gegen etwas Geringeres ein, Gold gegen Pferd, Pferd gegen Kuh, Kuh gegen Schwein, Schwein gegen Gans, bis er bei einem Wetzstein endet. Und als der ihm in den Brunnen fällt, ist Hans froh, dass er nun nichts mehr zu tragen braucht. Ja, er dankt Gott unter Tränen. So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Ein Märchen, ja. Denn glücklich ist kein Verlierer. Auch nicht der, der zum bösen Spiel eine gute Miene macht. Der gute Verlierer hat nur die Kraft, sich entweder vom Misserfolg nicht niederdrücken zu lassen oder die Mitwelt nicht mit seinem Ärger zu behelligen. Max Schmeling war so einer. Er schaffte es, seine finale Niederlage gut gelaunt, um ein Dreivierteljahrhundert zu überleben und dabei immerzu Deutschlands populärster Sportler zu bleiben. 1930 Boxweltmeister im Schwergewicht, 1936 bejubelter Sieger über Joe Louis, den nie zuvor geschlagenen braunen Bomber. Und von demselben Joe Louis 1938 schmählich K.O. geschlagen in der zweiten Minute. Aber nur lächelnd kennen die Deutschen ihren Schmeling. Offenbar hat Schmeling nicht so gelitten, wie Jan-Philipp Remzma es in seinem Buch über den Stil des Boxers Muhammad Ali beschreibt. Niederlagen sind unerträglich, heißt es darin. Wer mit einem Geschäft bankrott macht, wessen Fuß an der Latte hängen bleibt, wer auf der Bühne ausgepfiffen wird, wer aus dem Ring geprügelt wird, wem die Frau ausgespannt wird, die alle möchten brüllen vor Schmerz. Wie viel von solcher Verzweiflung die großen Verlierer gepackt hat, davon wissen wir wenig. Doch einige hatten die Kraft des Aufbegehrens und die Gelegenheit dazu. Die Karrieren etlicher weltberühmter Sportler haben mit einem besonders schmerzhaften Nackenschlag überhaupt erst begonnen. Boris Becker war im Tennisleistungszentrum Leimen als Halbwüchsiger ein so schwacher Spieler, dass der Trainer ihn zu den Mädchen steckte. Edwin Moses, zweimal Weltmeister, zweimal Olympiasieger über 400 Meter Hürden und von 1977 bis 1986 in 122 Rennen unbesiegt, hatte in der Schule niemals einen Wettlauf gewonnen. Und eben das war es, wogegen er wütend antrainierte. In jeder Niederlage steckt ein Sieg, sagte er. Von Henry Ford wüssten wir nichts, hätte er es nicht genauso gesehen. Jeder Rückschlag biete eine Chance, neu anzufangen, und zwar schlauer, ließ er wissen, nachdem er, immerhin schon 39 Jahre alt, in seinem zweiten Bankrott versackt war. In der Politik kann solche Gesinnung zu erstaunlichen Karrieren führen wie der von Churchill, aber auch zu mörderischer Rache wie bei Hitler. Zweimal war Adolf Hitler durchgefallen bei der Wiener Kunstakademie. Ein hungernder Herumtreiber war er geworden. Im Obdachlosenasyl hielt er sich schließlich als Ansichtskartenmaler über Wasser. Gedemütigt und aufs Äußerste geniert, in den Worten von Joachim Fest, und wo immer er sich später zur Vernichtung, Härte, Grausamkeit oder dem Lebensrecht des Stärkeren bekannt hat, immer schlug darin das Weltbild des Männerheim-Insassen durch. Das unvergessene Pensum aus der Schule der Gemeinheit. Das war Joachim Fest und Thomas Mann, getrieben von der schwärenden Rachsucht des Untauglichen, des zehnfach Gescheiterten, habe Hitler die Welt sich zu Füßen legen wollen. Rache zu nehmen, haben auch ganze Völker als ihre zentrale Aufgabe angesehen. Frankreich schwor Revanche, nachdem es 1871 von Preußen geschlagen worden war und Elsass-Lothringen hatte abtreten müssen. Ein Beitrag zur Entstehung des Ersten Weltkriegs. Die Südstaaten der USA sahen keine Chance, an Vergeltung zu denken, nachdem sie 1865 von den Yankees niedergeworfen worden waren. Die Menschen ausgehungert, das Land verheert und zum Schluss noch 8000 Soldaten unter Waffen. Wenn die Zuneigung der meisten Leser und Kinogänger des Abendlands den Südstaaten gehört bis heute, dann ist da wieder der Verliererbonus im Spiel. Aus ihrem Untergang hat Margaret Mitchell den erfolgreichsten Roman der Weltliteratur gemacht, Vom Winde verweht. Alsbald gönnten sich die Südstaaten den großen und einzigen Trost aller Verlierer, schreibt Wolfgang Schiefel-Busch in seiner Studie Die Kultur der Niederlage, nämlich ihre Überzeugung, den Neumächtigen kulturell und moralisch überlegen zu sein. Schon 1866 wurde im Süden Edward A. Pollards Roman Die verlorene Sache populär, The Lost Cause. Schlimm wäre die Niederlage nur, schrieb Pollard, wenn der Süden durch sie seine moralische und geistige Identität verlöre und aufhörte, sich seiner überlegenen Kultur bewusst zu sein. Nach Schiefel-Busch entwickelten die Südstaaten eine eigene Theologie. Wie bei Hiob bedeuteten Niederlage, Not und Leiden nicht die Verstoßung durch Gott, sondern sie waren Zeichen seiner besonderen Liebe. Woraus folgte, dass der Sieg des Nordens der Triumph Satans sei. Vermutlich liegt ein Abglanz solcher Gesinnung auch auf all den vielen, denen die Helden der Ilias, der Edda, des Nibelungenlieds imponieren, weil sie kämpfend untergehen. Fünfmal verfilmt wurde der Tod jener 187 amerikanischen Haudegen, die 1835 im Fort Alamo der mexikanischen Übermacht trotzten bis zum letzten Atemzug. Und die Offiziere der französischen Fremdenlegion bringen den Soldaten am 30. April jedes Jahres das Frühstück ans Bett. Zur Erinnerung an den Tag von Camerone, an dem 65 Legionäre 1863 10 Stunden lang 2000 Mexikanern widerstanden und die letzten 4 gingen vor zum Bajonettangriff. Was unsterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen, sagt Schiller. Wir sehen das nicht mehr so pathetisch und doch, vielleicht wäre der vielfache Henker Che Guevara nicht ganz so populär, wenn er nicht ermordet worden wäre. Und selbst Trotzki, der Schlächter der meuternden Matrosen von Kronstadt, findet Erbarmen wegen der Hetzjagd bis in den Tod, die Stalin befahl. Auch wer mit einem Rest von Würde stirbt, wie Maria Stuart, hat damit unseren Respekt gewonnen. Mit einer neuen Kategorie von Werturteilen trat 1992 nach dem Sturz Gorbatschows Hans Magnus Enzensberger auf den Plan. Er empfahl, Gorbatschow als einen Helden des Rückzugs zu würdigen, als einen der Abbruchspezialisten, die bisher zu wenig Dank geerntet hätten. Ihnen wäre Clement Attlee zuzuzählen, britischer Premierminister von 1945 bis 1951, weil er das britische und Charles de Gaulle, weil er das französische Kolonialreich liquidierte. Da wäre es eine schöne Ausschweifung der Fantasie, sich einen Abraham Lincoln vorzustellen, der die Südstaaten einfach hätte ziehen lassen, statt sie mit Blut und Eisen zum Dabeibleiben zu zwingen. Die Einheit der Union zu retten war sein erklärtes Ziel, mit Sklaverei oder ohne diese, schreibt die Encyclopædia Britannica. Auch ohne den schrecklichen Bürgerkrieg hätte die Sklaverei sich ziemlich bald ad absurdum geführt. Brasilien schaffte sie als letztes christliches Land 1888 ab. Und 620.000 Soldaten wären nicht gefallen. Millionen Familien nicht zerstört, blühende Länder nicht verwüstet worden. Und das heutige Areal der USA würden sich zwei Nationen teilen. Eine davon womöglich eines der angenehmsten Länder auf Erden. Nichts wäre schlimmer als eine Welt voller Sieger. Es sind die Verlierer, die das Leben erträglich machen. Sie hörten Wolf Schneider große Verlierer, gelesen vom Autoren. Das Buch erschien 2004 im Rowohlt Verlag.